Herzlich willkommen zu Genusscast. Hallo. Hallo. Heute ist Freitag, der 29. Januar 2016. Wir befinden uns wie gewohnt im Phonodrom in Berlin. Es geht heute um Torten und wir sind diesmal zu dritt. Genau. Ja. Denn am Tisch sitzt der Maha. Hallo. Und die Katja. Hallo. Hallo Katja. Ja, Katja hat uns das letzte Mal ja schon geholfen bei der Butter. Da hat sie uns im Stillen assistiert und diesmal haben wir sie sogar als Sprecherin mit dabei, denn sie hat sich auch um die Akquise gekümmert für den heutigen Tag. Es geht ja um Torten und wir haben verschiedene Konditoreien angesteuert und Katja hat eine davon angesteuert. Da kommen wir dann noch drauf und ich habe weitere angesteuert. Also vier, sodass wir insgesamt fünf Konditoreien heute hier vorstellen mit ihren Produkten. Ja. Ja, wir sollten vielleicht mal ganz kurz auch zu den Warnungen übergehen. Genau. Wir konsumieren ja heute Kuchengebäcke, Torten. Dementsprechend kann Allergien ausführen, Milch, Fette, Alkohol, Mehl, also da ist ja alles drin. Verschiedene Obstsorten gegebenenfalls auch, die ja bei verschiedenen Leuten ja gegebenenfalls ja zu Nebenwirkungen führen. Genau. Alkohol. Alkohol habe ich schon gesagt, ja, stimmt, genau. Das ist ja auch so eine Thematik. Aber wie so oft opfern wir uns natürlich hier für unsere Hörerschaft und werden das heute alles mal durchprobieren. Und wir werden wie immer überhaupt nicht gesponsert. Richtig. Also können wir hier auch unabhängig urteilen. Und möglicherweise sogar kritisch sein. Ja, also erkläre mal ein bisschen was zum Wort. Torte vom Torta, aber möglicherweise ins Deutsche nicht direkt aus dem italienischen Torta oder lateinischen gekommen, sondern vermittelt über das Französische, wo es allerdings Tarte heißt. Das ist ein bisschen seltsam. Also es ist wahrscheinlich so, dass die Bedeutung von Tarte eine Rolle gespielt hat, dass man aber vielleicht vorher schon das Wort Torta aus dem Italienischen entlehnt hatte. Deshalb hat es diese Form mit dem O, aber die Bedeutung entspricht mehr dem, was im Französischen aufgekommen ist, nämlich, dass es sich um ein süßes Gebäck handelt. Denn Torta eigentlich im Lateinischen ist einfach nur ein rundes Brot. Mhm. Und Torta ist vielleicht das Partizip von drehen, irgendwas Gedrehtes, irgendwas Rundes, das Runde, und war zunächst ein rundes Brot. Im Italienischen macht man natürlich dann auch kleinere daraus. Das sind dann die kleinen Nudeln, die Tortelle, Tortellini, Tortelloni. Dass sowas Süßes ist, das ist halt im Französischen die Bedeutungsverschiebung, die da stattgefunden hat. Und das ist irgendwie assoziiert worden. Also die Etymologie ist aus diesem Grunde etwas kompliziert. Ja, und hergestellt werden Torten von Konditoren. Und Torten sollte man nicht mit dem Kuchen verwechseln, denn der Kuchen wird als Ganzes gebacken, weil den Torten wird hinterher nach dem Backen wird so eine Torte gebaut. Die wird also zusammengesetzt aus Creme und Sahne und was da alles sonst noch so ist und eben auch gebackenen Anteil. Und das macht einen Konditor. Und Konditor ist auch von einem alten lateinischen Wort ist es abzuleiten, nämlich condire, das ist sowas wie eigentlich würzen, also ne, irgendwie Geschmack hinzufügen und im weiteren Sinne dann eben auch dieses Zusammenbauen der Torten. Das kommt allerdings nicht aus dem Französischen, obwohl das so schön französisch klingt. Französisch heißt das Ganze Pâtisserie und Pat. Pat ist der Teig, also irgendwas mit Teig machen. Pâtisserie. Und man spricht auch von Confiserie auf Französisch, was auch eine ähnliche Bedeutung hat wie die Basis von Konditor, also auch anmachen, würzen und so. Ja, also viel zur Wortbedeutung. Ich habe vielleicht noch eine Anmerkung. Das Symbol des Konditorenbundes ist der Baumkuchen, auf den wir dann, glaube ich, später nochmal zu sprechen kommen. Da kommen wir drauf. Genau. Auf jeden Fall. Genau, obwohl natürlich der Baumkuchen ein Kuchen ist. Aber wir werden das noch sehen. Das hat dann da ja auch eine besondere Bewandtnis. Also, in Berlin gibt es ganz viele ganz tolle Konditoreien, die auch über die Stadtgrenze hinaus bekannt sind und auch dorthin verkaufen. Und den ersten, den ich angesteuert habe heute, ist Mr. Minch. Mr. Minch klingt so ein bisschen fremd, aber panisch, ist eine deutsche Traditionskonditorei. Befindet sich an der Yorkstraße in der Nähe vom Yorkschlösschen. Das ist so eine Eventkneipe. Kennt vielleicht der ein oder andere Jazzkenner vor allen Dingen. Und Mr. Minch ist interessant. Da kann man nämlich zum Beispiel in einem Schaufenster die fertigen Torten anschauen und im anderen Schaufenster, also nicht im Schaufenster, aber man kann sogar reingucken in die Werkstatt, die Konditorwerkstatt. Da war auch heute Licht an, aber leider fehlte der Konditor. Ich konnte also nicht zuschauen. Jetzt ist aber so, das ist sehr nachgefragt. Heute ist zwar Freitag, also noch nicht Sonntag. Sonntags geht immer die Schlange bis draußen. Stehen die Leute im Regen, um da was zu bekommen. Heute ist war es aber auch sehr voll. Also drin, das konnte ich schon sehen, als ich mich näherte, war alles besetzt. Es saßen sogar Leute im Kalten draußen, die drinnen keinen Platz mehr gefunden hatten. Und es sah auch schon so aus, als sei eine Schlange nach draußen, weil vor dem Schaufenster Leute standen, die haben aber nur geguckt. Also die Schlange war also nur drinnen. Ich bin da reingekommen. Ich war, muss ich sagen, zum ersten Mal dort und gleich am Anfang ist so eine richtige Theke wie so eine Barriere, auf die man zugeht. Also der Besucher soll also zuerst mal in diese Theke, selbst wenn er sich hinterher da hinsetzt, und da kann man sich halt die Torten aus. Also rechts ist so eine Kühlvitrine mit Torten und links im Fenster ist also eine ganz große Auslage mit Torten, die eben vielleicht nicht so kalt stehen müssen wie die anderen. Und die kann man auch von draußen sehen. Und jetzt herrscht da ein, wie soll ich sagen, ein strenges Regiment. Also die Berliner, so ein bisschen, naja, die Berliner gelten ja als unfreundlich. Ich finde, das ist meistens beruht auf einem Missverständnis, weil die Berliner immer dann, wenn sie kumpelhaft sein wollen, halt unfreundlich werden. Und das ist eigentlich eine Liebesbekundung. Also deshalb, das verstehen nur die Auswärtigen falsch. Und hier hatte ich mehr den Eindruck, also auch schon diese Thekensituation da, das erinnerte mich so ein bisschen an die Folge The Soup Nazi von Seinfeld, wo ja jemand gute Suppen macht und seine Kunden da auch rumkommandiert. Und so ähnlich fühlte ich mich dort. Und es war, herrschte auch wirklich ein rauer Ton. Vor mir war eine Frau mit Kind. Also muss sagen, überhaupt das Publikum rekrutiert sich sehr stark aus Frauen mit Kindern, da waren sehr viele im Lokal. Und die stand nun an der Theke und hob auch das Kind hoch, damit es sehen konnte. Das Kind konnte sich nicht so gleich entscheiden. Und da wurde also die Frau gleich aufgefordert, sich doch erstmal hinten anzustellen, weil sie den Betrieb aufhielt. Also das war schon ein rauer Ton, also ein bisschen ab nach hinten. Ja, und damit war ich plötzlich unvermittelt an der Reihe. Der Druck stieg. Der Druck stieg und ich wollte jetzt nur nicht auffallen und habe dann gleich schon mal gesagt, ich möchte 4 Stücke haben, also mitnehmen. Und dann bereitete sie das alles vor. Also ich hatte das schon ganz richtig gemacht. Und dann habe ich also angefangen, habe das erste Stück, also Himbeersahne, die muss dann hier irgendwo sein, müssen wir dann mal auspacken. Mhm. Ich glaube, das ist sie, ne? War das gar nicht. Doch, das musste Mr. Minch sein. Ja, Katja, pack doch mal aus, während ich hier noch weiter erzähle. Also, aus der Kühltheke Himbeersahne, dann Himbeervanille und dann habe ich eine Frage gestellt, die ich dann bereuen sollte. Wir hatten uns vorher überlegt, zum besseren Vergleich nehmen wir auf jeden Fall überall ein Stück Schwarzwälder Kirsch. Und das ist so eine allgemeine Torte, dass es die möglicherweise überall gibt. Mhm. Aber weit gefehlt. Es gab dort keine Schwarzwälder Kirsch. Und ich stellte diese Frage, ja, haben Sie denn Schwarzwälder Kirsch? Ich kann nur von Glück sagen, dass ich bereits zwei Stückchen Torte auf meinem Tablett hatte. Denn der Blick, der danach folgte und die Äußerung in tadelndem Ton, solche Sachen haben wir nicht, ließ erkennen, dass ich mich offenbar gerade vergriffen hatte mit meiner Frage, dass diese Frage dort nicht gewünscht war. Aber ich wurde nicht nach hinten geschickt, womit ich natürlich jetzt fest rechnete, aber ich konnte weitermachen. Und dann habe ich zur Vergleichbarkeit ein Stück Linzertorte genommen. Ich dachte erst, ich nehme Sacher, aber die Sachertorte, also die so aussah wie Sachertorte, hieß Schokoladentorte und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht nicht das Richtige, vielleicht hat es auch nur urheberrechtliche Gründe gehabt und dann habe ich gedacht, so zum Vergleich, die Linzertorte, die auch ganz anders ist. Die anderen sind ja mit Sahne, also einmal Himbeersahne und einmal Himbeervanille und die Linzertorte ist halt tatsächlich mit so einem trockenen Boden und darauf eben Konfitüre. Na, Konfitüre sieht man schon. Konfiserie, Konfitüre. Das hängt irgendwie zusammen. Und dann so Teigstreifen. Was haben wir denn da noch in der Mitte? Da muss doch noch eine in der Mitte sein. So was Schokomäßiges. Ach ja, nee, nicht schokomäßig. Das ist die Spezialität von Mr. Mensch. Ich habe nämlich vorhin gesagt, keine fernöstlichen Vorfahren, sondern kommt aus Franken. Genau, Coburg, ja. Die da so schokoladig aussieht. Das ist nämlich der berühmte, das ist die Hausspezialität, der fränkische Apfelkuchen. Ah. Und der gilt als besonders, das stand auch in meiner, auf der Internetseite, die ich mir angeschaut habe, das war nur so eine Werbeseite, die wollen wir jetzt vielleicht nicht verlinken, da stand drauf, besondere Spezialität, fränkischer Apfelkuchen. Und den habe ich das natürlich gleich mitgenommen. Ja, jetzt müssen wir da mal kosten. Katja Walte, deines Amtes, und verteile. Himbeersahne? Himbeersahne können wir auch zum Vergleich nehmen, weil ich noch eine, nee, die Himbeersahne ist die einzige. Ich habe noch eine Himbeervanille nachher. Aber mit der fängt sich ganz gut an. Ja, mit der lass uns anfangen. Das war nun eine aus dem Kühlfach, die hat natürlich jetzt schon seit 15 Uhr, war die schon draußen. Das könnte sein, dass sie nicht mehr. Ja, mit dem Teller. Ich komme mir schon näher. Funktioniert es nicht. Ja, also Katja teilt das jetzt hier gerade auf. Und vielleicht können wir ein bisschen was zur Himbeersahne erzählen. Ja. Ist ja eine geschichtete Torte. Ja. Die besteht ja aus einem Biskuitboden. Mhm. Dann kommt eine dünne Schicht, das weiß ich eben nicht. Das ist deine Gabel. Das ist meine Gabel, genau. Und du hast, glaube ich, den Boden vergessen bei vielen. Ja, der Boden. Ich habe keinen Boden, glaube ich, oder? Genau, Mürbeteigboden. Jetzt hat Peter. Ich geb dir gleich noch ein bisschen Mürbeteigboden ab, Herr Hase. Danke. Guck mal hier. Ja, damit ich das Gesamterlebnis auch habe. Ja, dann kann ich ja schon mal essen. Also wenn du weiter das beschreibst, esse ich schon mal. Also Mürbeteigboden, dann kommt halt diese Himbeersahne drauf, auch hier wohl mit Himbeerstückchen noch drin, sind nicht ganz hundertprozentig verarbeitet. Dann kommt eine Biskuitschicht und dann kommt nochmal die Himbeersahne obendrauf. Und ja, sehr schön. Riecht aber noch sehr, sehr himbeerisch, muss ich sagen. Ja. Mhm. Mm. Sehr schön, finde ich. Sehr intensiver Geschmack. Nicht zu süß. Nicht zu süß, genau. Und also der echte Himbeeren schmeckt auch nach frischen Himbeeren. So schrecklich ist jetzt ein Schluck Kaffee. Man merkt auch frische Himbeeren, weil die Kerne noch drin sind. Ja, ja. Aber das macht eigentlich nichts. Macht nichts, ne? Schön. Ja. Ja, lecker. Mhm. Ja, aber wollen wir den Rest jetzt überlassen? Ja gut, können wir machen. Ja, ich dachte, das sind so viele Torten. Ja, wegschmeißen wollen wir die noch nicht. Ja, können wir doch ein bisschen Rest gleich essen? Können wir anschließend noch essen. Genau, wollte gerade sagen. Wenn wir fertig sind mit unserem Podcast, essen wir ganz viel Rest. Genau. So, ja, dann schneiden wir uns doch mal noch eine andere ab. Also es gibt da nicht viel zu sagen. Es ist halt die klassische Sahnetorte. Und nehmen wir die nächste. Mit Biskuitschichten. Das ist jetzt der fränkische Apfelkuchen. Dann mache ich den als nächstes, auch für die Shownotes. Mhm. Dass wir dann die richtige Reihenfolge auch haben. Ja. Also fränkischer Apfelkuchen, wie der genau aufgebaut ist, werden wir nachher noch sehen. Das weiß ich nicht genau. Es ist jedenfalls Schokolade drauf. Ich hatte auch erst gedacht, das sei Schokolade. Ja, dann stand euch das da, mal aber an, solange das hier noch nicht zerschnitten ist. Ich weiß nicht, dann stand da, schneiden lässt. Da stand dann aber direkt dran, fränkischer Apfelkuchen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ich nehmen, weil das da die Spezialität ist. Also ich habe jetzt mal auch das Internet befragt, fränkischer Apfelkuchen. Ja. Warte, du kriegst. Es gibt, also scheinbar gibt es erstmal keinen Wikipedia-Artikel dazu. Mhm. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es in dem Thema Apfelkuchen vielleicht diese Geschichte mit dem Fränkischen. Weil. Ja. Ob es da vielleicht verschiedene Varianten. Na, es gibt halt verschiedene Varianten von Apfelkuchen. Also das Problem ist halt, dass du halt den Apfel in den Teig machen kannst oder halt du hast so eine Schicht Apfel und dann eben unten runter Teig und dann möglicherweise oben drauf, wie hier, dann eben noch Sahne mit Schokolade oder Kakaopulver ist das, glaube ich. Also so ist hier der Aufbau. Unten ist der Teig. Dann kommt die Schicht Äpfel. Genau, das sind so zerstückelte kleine Äpfel. Mhm. Sind die jetzt nochmal getränkt oder irgendwie sowas? Probier es gleich mal. Ist das auch unten so ein Mürbeteig? Ein Mürbeteig. Da musst du ja irgendwas haben, was auch ordentlich fest ist, damit das nicht durchsuppt. Also Äpfel haben ja viel, ja viel Flüssigkeit. Dann die Äpfel sind, glaube ich, nicht irgendwie was zusätzliches. Das ist einfach nur normale Äpfel. Und dann obendrauf die Sahne mit diesem, ich würde sagen, Kakaostreu oder Kakaopulver. So ein bisschen wie Apfelkuchen mit Sahne. Genau. Mhm. Genau so schmeckt es ja. Und dass die Sahne halt obendrauf direkt ist. Und dann eben es auch so Berge gibt, wo mehr oder weniger Sahne ist. So ein bisschen wie. Na, runde Tupfen. Runde Tupfen. Ja. Also eigentlich ganz schön. Und macht auch einen sehr leichten Eindruck. Das ist Obst, da ist kein extra Zucker dran und oben die Sahne, ja. Ich finde, die Äpfel schmecken so wie Kompott, so ein Apfelkompott. Genau, Apfel, ja, das ist Apfelkompott, ja. Kannst du mir Ja, das ist Apfelkompott, geben? Die sind gekocht, erstmal, glaube ich. Und, das heißt, das weiß ich natürlich nicht. Könnte sich auch beim Backen natürlich. Aber nee, es ist ja nicht gebacken. Ich glaube schon, dass das Apfelkompott ist, was dann ausgelegt ist auf dem Mürbeteig. Ja. Ich finde auch so, wenn man Apfelkuchen, die Äpfel mit backt, dann sind die nicht so von der Konsistenz. Ja. Also meine nie. Und ich glaube auch, nicht mitgebacken. Durch diesen Sahneabschluss trocknen auch unten drunter die Äpfel nicht so schnell aus. Dadurch hast du das halt also ein bisschen relativ saftig noch. Ja, deshalb macht man ja auf gedeckten Apfelkuchen, aber hier ist eben die Decke sozusagen Sahne. Das ist tatsächlich ein echtes Konditorwerk, weil sie sich halt geschichtet haben, auf dem Boden die Äpfel, dann auf den Äpfeln die Sahne und dann obendrauf noch die Schokoladenstreusel. Ja, das ist die Apfelvanille, das nächste. Und der das ist so Vanillepudding, ja. Das ist so Vanillepudding, denke ich. Nicht Apfel, Himbeer. Ja, Himbeer nicht. Ach Gott, was sag ich denn? Himbeer-Vanille. Ich habe jetzt mal geguckt. Himbeer-Vanille habe ich dann auch nochmal von Buchwald, da will man gleich kommen, damit wir vergleichen können. Ich fange das mal hier hin. Die ist aber, glaube ich, ganz anders, die Himbeer, die von Buchwald. Also hier ist halt so, bei der. Es hat unten so eine Schicht, das ist, glaube ich, Vanillepudding. Das müssen wir gleich durch den Geschmackstest herausfinden. Dann ist, glaube ich, hier eine Schicht Biskuitteig. Ich weiß nicht, ob das einen Boden hat. Es müsste eigentlich einen Boden. Hat einen Boden. Also Boden wahrscheinlich wieder Mürbeteig. Dann diese Schicht Vanillepudding. Dann Mürbeteig und obendrauf die Himbeeren. Ich würde sagen, es ist kein Mürbeteig, ich würde sagen, es ist Biskuit. Biskuit? Auch unten? Ja. Ah ja, ja, könnte sein. Und dann obendrauf wir gleich durch die Himbeeren und ein paar. Dankeschön. Bei mir noch ein paar Mandelsplitter. Hinten, zum Abschluss, am Ende. Mürbeteig unten, ja. Doch, das ist Mürbeteig, das ist kein Biskuit. Das ist Mürbeteig. In der Mitte, meinst du? Unten, in der Mitte. Ganz unten. Kann ich so genau, mal sagen, ja. Das ist wirklich Vanillepudding. Auch kaum süß. Also nicht zuckrig süß, sondern und dann die Himbeeren obendrauf. Mit ein bisschen Gelee, gell? Mhm. Na, mit ein bisschen mehr Gelee. Dass sie da gut halten. Ja. Noch was als Obstsorte, weil oben halt die Früchte drauf sind. Mhm. In dem Gelee. Und unten drunter eben der Vanillepudding. Ja, kann man essen. Mhm. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Mhm. Nicht mein Fall mit dem Vanillepudding. Ja, aber es ist was anderes als Sahne. Also es ist ein völlig sahnefreier Kuchen. Und wer das nicht so mag mit der Sahne, da gibt es ja Leute, der ist damit dann sehr zufrieden. Ich habe jetzt gerade mal geguckt nach den Apfelkuchen nochmal, weil du sagst, fränkischer Apfelkuchen. Also in der Wikipedia gibt es zwar verschiedene Apfelkuchen-Varianten, aber der fränkische ist nicht verlinkt. Mhm. Ich konnte jetzt auch so auf Anhieb jetzt nicht was finden. Was ja, ich glaube, das ist auch kein, also es gibt viel Apfelkuchen in Franken. Mhm. Ist ja klar, in Mittelfranken wachsen ja viele Äpfel, da macht man natürlich viel Apfelkuchen. Aber das ist meistens gedeckter Apfelkuchen. Genau, das habe ich auch so gesehen, ja. Also ich glaube, es ist wirklich meistens gedeckter Apfelkuchen, auch mit diesem Kompottansatz. Mhm. Aber die sagen ja, also Mr. Minch sagt ja, das ist das alte Familienrezept. Okay. Und das mit der Sahne direkt oben drauf, könnte ich mir vorstellen. Das ist möglicherweise tatsächlich dann die Eigenidee. Mhm. Und ansonsten eine spezielle fränkische Art ist mir auch nicht bekannt. Aber wie gesagt, Äpfel gibt es viele und damit gibt es natürlich auch viel Apfel. Mhm. Das ist klar. So, jetzt machen wir einen Ausflug nach Österreich. Ja. Und zwar die Linzertorte. Ja. Weißt du, ob das Vollkornteig ist? Das sieht so vollkornteigmäßig aus. Also stand jetzt nicht besonders dran. Also sie hatten dann, ach, ich habe jetzt hier wieder leider keinen. Also es ist halt, sie hatten so Sachen ausgewiesen, aber nicht bei der Linzertorte. Also jedenfalls auf dem Schild für die Torte stand nichts. Also ich glaube, es kommt, ich habe jetzt gerade mal die Wikipedia geöffnet. Ich glaube, es ist der braune Linzerteig in Österreich, Mürbeteig ähnlich, besteht aus Mehl, Zucker, Butter, Ei sowie Mandeln oder Nüsse. Dadurch entsteht, merkt man. Und man merkt auch die Geschmack, merkt das. Genau, den Nussgeschmack. Und darum wird der Linzerteig häufig als, oder also Mandeln und Nüsse drin sind, auch als Nussmürbeteig halt bezeichnet. Mhm. Und das ist ja der Klassiker sozusagen mit der, ja, wie soll ich sagen, mit der Marmelade. Ja. Oder, ja, mit der Marmelade obendrauf und der ist dann so, wie soll ich sagen, so eingedeckt damit. Hat so Bereiche, wo halt die Marmelade draufkommt. Ja. Ja. Und, also dieses Muster da oben da drauf, dass das wie so ein Gitter ist, das ist auch typisch für die Linzertorte, glaube ich. Und die Marmelade ist Johannisbeer-Marmelade oder wie die Österreicher sagen, Ribiesel. Ribiesel. Ribiesel. Okay, also steht für Johannisbeer, okay. Für Johannisbeer, ja. Mhm. Aus dem lateinischen Ribes abgeleitet. Ja, und ja, das ist halt die typische Linzertorte. Ist sie eigentlich aus Linz? Mal in den Wikipedia-Artikel gucken. Linzer Masse? Steht da nicht. Steht da nicht. Aber. Der Wiener Erfinder der Linzertorte gibt es halt noch einen. Also kommt es aus Linz. Aus Wien. Mhm. Ah, hier. Komponist, Operette und Tina Linzertorte. Achso, nee, das ist dann. Also ich habe ja Vorfahren mit Kontakt zu Österreich. Mhm. Da gab es auch immer Linzertorte und ich kann mich erinnern, dass also bei meinen Großeltern und bei diesen österreichischen Verwandten aus Wien eben, dass der Ausdruck Linzertorte auch als Beleidigung kann man vielleicht sagen, für eine dicke Frau verwendet wurde. Okay. Also das muss wohl, weiß ich nicht, ob das in Österreich so üblich ist oder ob das nun gerade so eine familiäre Angelegenheit war. Wo die Torte so schlank ausschaut. Mhm. Ja. Was mich so ein bisschen, das Besondere an der Linsertorte ist ja, umso länger sie steht, umso besser wird sie. Ja. Naja, das, das zieht dann durch, also genau. die Marmelade. So. Naja. Ah, es gibt ja auch noch eine, ich habe auch ein neues Wort gelernt. Was heißt? Die Linsertorte wird aprikotiert. Nach dem Backen wird das Gebäck heiß aprikotiert. Ach, der Überzug über das Gitter und so? Ja, die das Aufstreichen der Marmelade nennt man, also diese Schicht nennt man Aprikotur. Und aprikotieren ist das Bestreichen von meist backofenbarem Obstkuchen. Mit heißer Konfitüre. Will ich natürlich auch gleich in den Shownotes verlinken. Ja, also da habe ich wieder was gelernt. Naja, also, aber schmeckt toll. Also ich finde, wenn ich jetzt im Nachhinein sage, welches die tollste von Mr. Minch ist, finde ich die wirklich am besten. Du nicht? Nee. Also meine Favoriten wären die Himbeersahne oder die fränkische Apfel. Fränkische Apfel hat mir auch sehr gut geschmeckt. Die ist sehr lecker. Mir ist die zu süß, die Linzer, diese ganze. Findest du? Ja, wenn du so. Ja, entweder du hast das nur Teig irgendwie oder total süß. Und nur Teig ist irgendwie so trocken und. Das ist gar nicht trocken, finde ich, der Teig. Ja, ich finde nämlich auch, durch diese Nüsse ist der. Ja. Ein sehr, sehr. Man sehr gut essen, den Schmeckt. Also mein Fall ist es nicht mehr, würden die anderen beiden da besser schmecken. Ja, gefällt mir, also die Linzertorte gefällt mir außerordentlich gut. Also die anderen Torten sind, ja, Obst mit was anderem. Ja. Das sind so klassischere Torten, finde ich, so, was man. Aber in der Linzertorte, man sich eine Torte halt vorstellt. Ja, Linzertorte hat echt Arbeit gesteckt. Und ich finde, das schmeckt man. Das hat sich gelohnt, die Arbeit. Mhm. Also mit diesen Nüssen da drin, ja, richtig gut. Also ist jetzt sofort, ich bin ganz froh, dass ich die gekauft habe. Dabei wollte ich ja nur eine Standardtorte haben. Aber die ist gut. Hättest du mal Bescheid gesagt, hätte ich die von Rabin auch mitgebracht. Naja, ich hatte ja gehofft, dass das mit der Schwarzwälder Kirsch der Standard ist, aber das ist ja leider nicht aufgegangen, weil auch bei Buchwald keine Schwarzwälder Kirsch war. Ich habe dann schon gar nicht mehr mich getraut zu fragen, weil ich gedacht habe, kriege ich Wiener irgendwie, weiß ich nicht. So, kommen wir zu Buchwald. Buchwald nett gewesen. Ist eine Traditionsbäckerei seit 160 Jahren am gleichen Ort. Welches ist ein Buchwald? Das? Ja. Seit 160 Jahren am gleichen Ort in Moabit, kurz vor der Moabiter Brücke, auf der Ecke, Bartningallee, also auch gut zu erreichen in Berlin. Und kenne ich ja natürlich jetzt nicht seit 160 Jahren, weil ich noch nicht so alt bin. Aber ich habe ja, meine erste Wohnung in Berlin war ja in Moabit, da habe ich zwar nur sehr kurz gewohnt, weil das mehr so ein Provisorium war. Und seitdem kenne ich diese Konditorei. Und sie ist bekannt für Baumkuchen, auf den kommen wir ja noch später. Okay. Aber ich habe keinen Baumkuchen genommen. Ich wollte eigentlich Torte mit Baumkuchen und die hatten keine Torte mit Baumkuchen. Deshalb habe ich jetzt normale Torten genommen und interessante Torten. Ich muss wirklich sagen, eine riesen Auswahl an Torten. Alles frisch und als ich da kam, wurden auch gerade wieder neue gebracht. Also wirklich ganz, ganz interessante Torten und ich habe eine Mischung mitgebracht. Mhm. Hier müsst ihr raten, da steht Sacher schon drauf. Mhm. Da steht noch eine. Cointreau schon drauf. Und was ist das für eine Torte? Also optisch sieht die aus. Waldmeisterpudding. Ja, da ist Waldmeisterpudding drauf. Und der Waldmeister Götterspeise ist das. Götterspeise aus Waldmeister. Es gibt also oben drauf so grün. Und das grüne Würfel. Also fand ich sehr nett, diese Torte. Also ihr kommt natürlich nicht drauf. Zitronencreme? Wir müssen gleich mal probieren. Shownotes. Ja, ja gut, probieren und dann sagen. Also nicht in die Shownotes gucken, da steht es nämlich schon drin. Und probieren und sagen, an was euch das erinnert. Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Ich beschreibe dir gleich mal. Die hat also auch unten so einen Mürbeteigboden. Ja. Ich glaube, da ist auch irgendwas mit Marmelade. So ein Streifen Marmelade drauf. Mhm. Dann kommt wieder wohl Biskuitteig. Dann kommt Biskuitteig. Dann kommt irgendwas, ich würde sagen, eine weiße Sahne, dann wieder Biskuitteig, weiße Sahne. Und dann, wie gesagt, dieser Waldmeister. Entschuldige. Nichts so Götterspeise, aus Götterspeise Waldmeister. Ja. So in Würfeln geschnitten oben drauf. Also wirklich geschnitten, man sieht sogar die Schnittkanten noch. Also. Das probiere ich mal. Die weiße Sahne ist mit, ich würde sagen, Maracuja, Aprikose. Ja. Pfirsich? Ja. Irgend sowas. Irgend sowas. Einen Würfel? Ich brauche genau einen Würfel, ja. Irgend sowas, genau. Also wir kommen der Sache, Sache schon näher. Auch nicht so süß, das ist total angenehm. Und hinten diese hübsche Schokolade. Mhm. Schokolade? Ah, ja, hinten. Hinten. Ja, musst du dann nochmal sehen. Mhm. Aber das Grüne, das enthält nicht nur Salz, Waldmeister. Also ich stand bei der Torte dabei, sie hatten immer so Warnungen, dass wenn Torten Alkohol enthalten, mhm. und enthält Alkohol. Mhm. Waldmeister und Wodka, Wodka-Waldmeister. Mhm. Mhm. Also sehr lecker. Mhm. Ja, nah dran. Ja, leider lädt jetzt hier irgendwas nicht bei mir, blöderweise. Aber ich kann es ja jetzt verraten. Steht hier drin, das ist die sogenannte... Aber viel Alkohol ist da nicht drin. Nee, aber ist was drin, deshalb stand es drauf. Das ist die sogenannte Hugo-Torte. Ah. Ja, Hugo ist ja halt dieser Cocktail, mhm. ja, verlinkt. Prosecco, Zitronenmelisse, Holunderblütensirup. Mhm. Und mhm. sie haben halt diesen Holunderblüten, also dieses, den Holundergeschmack und Zitrone irgendwie nachgebildet mit dem der Götterspeise und der Sahnecreme. Mhm. Und ja. Ist aber eine sehr interessante Kombination, finde ich. Also sehr interessante Kombination. Sieht auch schön aus. Lecker. Mhm. Also die haben da wohl auch ein bisschen Prosecco dran. Die schmeckt auch so ein bisschen, die Creme schmeckt so ein bisschen Champagner-mäßig. Mhm. Ja, also finde ich schön. Mhm. Also kann man essen. Wir bleiben bei den alkoholischen. Also der Buchwald hat vor allen Dingen alkoholische Torten. Nämlich die nächste, die Cointreau-Torte. Mhm. Cointreau habe ich auch schon in die Shownotes reingestellt. Cointreau ist ein ein Orangen. Likör genau. aus Frankreich. Ist das Pudding drin wieder? Da könnte Pudding drin sein. Also wieder ist unten so eine Schicht. Ich beschreibe dir gleich mal. Du beschreibst die mal. Du beschreibst genau, also unten gibt es, habe ich keinen Boden bekommen? Doch, das ist der Boden. Doch. Hör doch, das unten. Ganz, also, ganz dünner Boden. Dann kommt eine Schicht, ich würde sagen Schokoladenteig. Dann kommt eine Schicht wohl scheinbar Vanillepudding, dann nochmal Schokoladenteig, Vanillepudding, Schokoladenteig und obendrauf ein Sahneabschluss mit Schokostreuseln, aber Vollmilch. Mhm. Probiere ich das mal hier im Gesamtkonzept. Was man das? Achso, ja. Ich glaube, der Cointreau ist oben in dieser Sahneschicht drin, weil die schmeckt so ein bisschen nach Orange. Mhm. Mhm. Ja. Und der Rest ist, glaube ich, dann normal. Ja, im Pudding ist auch Cointreau. Ja? Ja. Ich muss ganz leichten Tick. Oder das ist im Teig. Ich weiß nicht, das ist aber auch unten ein Tick orangig. Nee, ich glaube, im Pudding glaube ich nicht. Nee, da im Pudding. Im Teig oder Pudding muss es drin sein. Im Teig ist es drin, ja? Ja, wir haben den Teig getränkt mit Cointreau. Mhm. Cointreau. Und hier schmeckt man es auch mehr raus, dass Alkohol drin ist, als in der anderen. Ja. Mhm. Ja. Wie ist bei der Rücken, bei der Torte? Ja, Sahne und ein ganz, ganz bisschen Sahne. Mandelsplitter. Ja. Mandel? Und, nee, unten, Splitter, Plättchen. Unten sind so Plättchen, aber ganz nur wenig, ganz unten. Ja, war sehr lecker. Also die können, die verstehen ihr Handwerk. Mhm. Auch im Nachgeschmack sehr schön, mit diesem leichten orangen Nachgeschmack. Das hat was. Mhm. Ach, da kann man auch nett sitzen und ja, da kann man essen. Nett sitzen. Da war das ist auch, wirklich schön. Aber es war auch wahnsinnig voll. Also auch vorne, wo man Kuchen holen konnte. Ja. Wahnsinnig. Und alles so oh, weißt du, so Publikum, was sich nicht entscheiden kann und dann immer, ja, weißt du, dann telefoniert der eine noch mit dem Handy, wie aus diesem Harpe-Kerkeling-Sketch. Also, wird dann noch mit dem Handy telefoniert und dann noch gefragt, was jemand zu Hause mitgebracht haben will. Und, Wie ist denn das Interieur da drin? Also Mr. Manchester hat gesagt, ist ja eher so Tradition klassisch. Ja. Auch. Buchwald auch. Buchwald ist total klassisch. Okay. Da meinst du wirklich die Zeichnung, in dem ich sag mal, das ist, wird nicht 160 Jahre alt sein, das Interieur, aber das ist ein bisschen altmodisch. Okay. Aber es hat halt irgendwas. Ist ja, ja. So ein Eckcafé. Ich finde, da sitzt, also gerade im Sommer ist es wunderschön da. Ja, im Sommer kann man auch schon draußen sitzen. Oder kommen die ganzen Spatzen da draußen? Nein, du kannst halt schön draußen sitzen und ist ja direkt an der Spree dann. Ja. Und da sitzt man schön, auch im Sommer. Aber es ist auch ruhig, denn die Straße, die Bartlingallee, ist nicht so viel befahren, weil man da eigentlich nirgendwo richtig hinkommt. Und das ist schon auch, also man sitzt da sehr schön, also auch draußen sitzt man sehr schön. Jetzt war natürlich nichts draußen. Und vor allen Dingen, als ich da war, war halt sehr viel Laufkundschaft, die halt Sachen mitbringen wollten. Und die standen halt alle an und es dauerte und dauerte. Und ich hatte dann, ich war ja so ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich ja so viel abklappern wollte heute und war dann schon so ein bisschen nervös, dass es nicht weiterging. Ich kann das sowieso nur schlecht ab. Also ich kann irgendwie, das ist gar nicht so mein Ding, irgendwo zu sein, wo Leute sich nicht entscheiden können. Das macht mich immer rasend, wenn die Leute sagen, ja und das und hoch, ist da Nuss drin und ach, hier, nehmen Sie doch mal mein Portemonnaie, suchen sich das Kleingeld raus und Aber das hat man bei Rabin auch ganz extrem, wenn man da sonntags kommt, das steht ja auch in eine ewig lange Schlange. Und dann kann man eigentlich in der Zeit wunderbar gucken, welchen Kuchen man haben möchte. Nee, die Leute sind dran, ja. Nehme ich jetzt den oder nehme ich doch lieber den? Und du kannst vor allen Dingen auch, das Problem ist auch, du kannst nicht gut gucken, was es gibt, weil halt irgendwie das alles da belagert ist von den Leuten halt. Das ist schon auch nervig, muss ich sagen. Also ich muss wirklich sagen, mir war es da definitiv zu voll. Ich meine, heute ist kein Wochenende. Das ist, also siehst du schon, dass es ein Problem darstellt. Nur, sie haben halt eine riesen Auswahl Kuchen, Torten und natürlich auch Baumkuchen. Leider keine Baumkuchentorte. Also sie haben wirklich unheimlich viel. Also kannst du, dann haben sie auch noch so kleinig, also Petit Four und Pralinen und verpackt und so. Also kannst du, also die Auswahl ist wirklich groß. Und das Publikum, was war da für ein Publikum unterwegs? Also du sagtest, Mr. Minch war eher viele junge Mütter mit Kindern? Genau, da waren jetzt eher ältere Leute. Okay. Ja, gemischt. Also es waren auch Jüngere da, aber auffällig mehr ältere Leute. Okay, aber also, okay. Ja, du hast... Das ist ja in Moabit. Da ist ja nichts. Da sind ja keine, da wohnen ja nicht so viele. Genau. Junge Familien. Und das sieht man natürlich auch. Das Publikum kommt sicherlich von drumherum. Und so wenige Leute fahren da ja, obwohl man gut mit der S-Bahn hinkommt, fahren da ja extra jetzt hin. Wie ich. Also ich glaube, das war mehr so Publikum, also gerade die vorne waren beim Verkauf, Publikum aus der Umgegend. Okay. Und da wohnen dann doch eher ältere Leute. Jedenfalls waren da keine Mütter mit Kind, sondern ja, so also gemischte Laufkundschaft, aber eher jetzt in Richtung älter. Okay. Ja, also und das ist anders als, aber auch das Café war voll. Also ich hätte da jetzt wahrscheinlich nicht so einfach einen Platz gefunden. Okay. So, dann beschreib doch mal, was wir hier jetzt gerade auf dem Teller haben. Sacher. Sacher heißt die? Ja, Sachertorte. Okay, Sachertorte. Also das hält so fest um, das hat sich jetzt so kaputt gegangen, deshalb. Und das heißt also, das ist ein Schokoteig. Dann ist der unterbrochen von einer Orangencreme, kann das sein? Ja, Marmelade. Orangen, Marmelade, genau, oder Konfitüre. Guck mal, das müsste ja eigentlich fest sein. Ist da nicht Aprikose? Warte mal, ich schau mal hier. Aha, Konfitüre, ganz toll. Also, was haben wir hier? Sachertorte. Das ist ja ein Wikipedia-Artikel, weil das ist ja eine berühmte... Also eine Standardtorte. Eine Standardtorte ist, genau. Sachertorte, eine Schokoladentorte mit Marillenmarmelade. Marillen, ja. Aprikosen. Aprikosen. Das ist nur der Österreicher aus. Sie gilt als Spezialität der Wiener Küche. Als diese ist sie im Register der traditionellen Lebensmittel eingetragen. Na, okay. Sieh an. Sachertorte im Hotel Sacher in Wien, ja. Österreichische Lebensmittelbuch. Also das ist in der Tat... was ganz traditionell ist. Ja, Da gehört auch der Schriftzug Sacher drauf. Mhm. Ja, ja, ist drauf. Kann also nichts passieren. Erfunden von Franz Sacher. Mit 16 Jahren hat er das erfunden. Meine Güte, ist danach ziemlich alt geworden. Und ja. Auch eine mit Rechtsstreit, wer da nun die Rechte hat und so. Also ist ein, die Sachertorte ist sicherlich eine mit bewegter Geschichte. Aber es gibt sie auch in Berlin. Ja. Ja. Nicht also, so mein Fall. Recht süß, finde ich. Mhm. Dann auch dieser. Und da unten ist irgendwie noch so ein Marzipanschicht. Das genau. ist, glaube ich, ja, das Original. Bisschen, doch, ich glaube, ja, das ist ein original. Marzipan ist. Er beschreibt nochmal, walte deines Amtes und beschreibt nochmal den Aufbau der Torte. Also unten ist eine relativ dünne Marzipanschicht auf einer Schokobodenschicht, oder? Das ist gar nicht so richtig. Nee, unten die Marzipanschicht ist unten die ist oben. Im Schokoladenüberzug, der sehr fest ist. Ach so, ist. Okay, das ist eine so Schokoladenglas. Da ist auch nochmal eine Schicht Marmelade irgendwie oder Konfitüre. Das hatte ich bei meinem jetzt nicht gesehen, weil die so ein bisschen zerfallen ist. Ja, das ließ sich nicht so gut schneiden. Ist aber auch der Teiganteil ist relativ trocken, finde ich. Ja, aber eigentlich, das ist ja die sogenannte Wiener Masse, die einen ganz hohen Fettanteil hat. Also dürfte nicht trocken sein. Ist vielleicht die Wiener Masse der Fettanteil in der Schokolade? Also in dem Überzug? Ach so. Nee, der Teig. Nee. Der Teig ist das. Ja, schon in dem die Teig. Die Wiener Masse ist der Teig. Und dann kommt noch die Schokolade drüber. Okay. Ja. Mhm. Und die Marmeladenschicht wird auch wieder aprikottiert. Okay. Ja, und dann gibt's auch die Zucker- und Fettglasur oben, ja. Finde ich jetzt nicht so toll, aber okay. Ja, ich finde sie jetzt auch nicht so. Ja. Dann haben wir noch eine. Ganz schön. Da müsst ihr raten, was das ist. Ja, guck mal erstmal an. Also erstmal optisch sieht die aus wie ein normalen Kuchen. Also auch unten wo eine ganz dünne Schicht Mürbeteig, dann wo Marmelade. Auf der anderen Seite. Guck mal auf der anderen Seite. Die Seite ist untypisch. Die andere Seite ist typisch. Da hat es so grüne, Pistazien. Ja. Mhm. Da ist so was Seltsames, genau. Und dann obendrauf ist dann so eine, Schokoladen, Zuckerglasur und dann und dann so rosa Streifen. Mhm. Also unten Mürbeteig. Ja, bitte. Dann Petersdings. Ja, macht nichts. Ist so grün, genau. Mürbeteig, dann eine ganz dünne Schicht Marmelade oder Konfitüre. Dann kommt der ein Kuchenteig und der hat so grüne Flecken, sage ich mal, drin. Mhm. Was sind diese grünen Flecken? Ich probiere jetzt erstmal so einen grünen Fleck. Eine Mischung aus Pistazien und Marzipan? Nee, das ist aber man macht Marzipan raus, das sind Mandeln. Mandeln, okay. Also Mandeln und Pistazien und merkt man im Geschmack. Nach was schmeckt das noch? Das ist irgendwas Frisches. Ja. Das schmeckt relativ frisch. Minze? Nee. Hat ja. Ich kenne den Geschmack. Ja. Was ist das? Kam in einem unserer das auch schon. Podcasts vor, die wir kürzlich gemacht haben. Ja, nicht bei der Butter. Was haben wir noch davor gemacht? Butter ist bestimmt drin. Ja, Butter ist auch drin, ja. Was haben wir davor gemacht? Ja, was haben wir davor gemacht? Davor hatten wir Limonaden. Ja, gut, das zählt jetzt nicht gut. Limonaden, ja. Ja, das schmeckt nach irgendwas ist noch, ne? Das, ja. Ja. Der Haupt, wonach die ihren Namen hat. Ja, wie heißt sie? Guck doch mal auf die Glasur, die ist auch schon verräterisch. Rosa Streifen? Rosa Streifen. Ja. Jetzt merkt ihr es immer noch nicht? Nee. Gut, dann verrate ich euch, es ging um den Parfüm-Podcast. Ah, okay. Lavendel? Nee. Rosen. Echt? Eine Rosenmandeltorte. Ah, okay. Ja, aber das ist jetzt noch, nach Rose, also da käme ich jetzt nicht drauf. Doch, man merkt, wenn man weiß, dass es Rose ist, merkt man es. Muss jetzt mal probieren. Es hat so einen süßlich Parfüm. Ja, Parfümgeschmack. Ja. Also es ist süßlich irgendwie warm. Also was Frisches, klar, es ist natürlich durch die... Mhm. Ja, aber schmeckt sehr interessant. Ist auch sehr gut. Ich finde, ja. Was ich schade finde, ich finde den Teig relativ krümelig und fest. Mhm. Da hat man das Gefühl, man muss gleich... Das macht das Ganze relativ trocken, aber. Ja, aber das ist ja natürlich auch das, diese Mandel-Pistazienmasse. Mhm. Mhm. Ich glaube, wenn du dann auf so einen Hotspot von diesen Mandel-Pistazien kommst, ist das wieder sehr gut an Kombination. Mhm. Ja, ich finde die aber immerhin interessant. Das ist eine sehr gute Idee, diese Mischung. Und dann habe ich mir gedacht, die nehme ich mal mit, weil die gut aussah mit diesen grünen und oben das, diese rosa Streifen und auch so mal so eine Torte, die anders ist als die anderen. Mhm. Ja, deshalb habe ich mir gedacht, das können wir uns mal anschauen. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, wir sind mit Buchwald durch. Mhm. Ja. Wie lagen jetzt eigentlich die Preise der? Ja, bisher haben alle 3 Euro gekostet. Also der Einheitspreis bei Mr. Minch und der Einheitspreis bei Buchwald ist 3 Euro pro Stück Torte. Mhm. Und jetzt kommen wir halt zu Läden, die andere Preise haben. Okay. Jetzt weiß ich nicht, muss ich mal in unsere Liste gucken, was als nächstes kommt. Krauzig, oder? Krauzig, genau, Krauzig. Das ist das. Ja, da müssen wir das mal rübergeben, damit Katja ihres Amtes erhalten kann. Wir müssen hier ein bisschen, glaube ich, mal aufschieben, oder? Wir schieben die mal auf, dann schieben wir die also hier Achtung, auf. Das ist genau, am besten so. Das. Genau, und dann haben wir nämlich alles kein Stress damit. Mhm. Bis dato kommt diese Verpackung relativ klassisch, unten dieses Pappbrettchen, sag ich mal. Genau. Und dann werden die Kuchen so ineinander gestellt. Genau. Und mit klassisch mit einfach Papier eingewickelt. Ja. Wir kommen ja gleich noch zu anderen, die haben noch andere Formen. Wobei Buchwald für die Baumkuchensachen, glaube ich, auch so Kisten hat. Okay. Aber jetzt für die Torten haben sie das nicht gemacht. Okay, jetzt wird es aber üppig hier. Das sind jetzt schon mal von der Höhe sind die groß. Schon riesig. Das sind riesige Stücke und es ist auch, glaube ich, ganz toller Kuchen. Und da habe ich endlich die Schwarzwälder Kirsch bekommen. Aha. Also Krauzig ist hier beim Phonodrom direkt schräg gegenüber. Also da fällt man rein. Mhm. Und die haben draußen eine Tafel, auf der sie das tägliche Kuchenangebot haben, weil die jetzt natürlich frisch machen und immer was anderes haben. Und da stand draußen eben drauf, heute Baumkuchentorte, Schwarzwälder Kirsch und, na, das ist die Baumkuchentorte, sieht man doch. Aber hier ist auch Baumkuchen drin. Ja, und das ist die Warschauer Torte. Ah. Das stand draußen dran als heutige Spezialität. Da war ich schon mal zufrieden, dass ich endlich die Schwarzwälder Kirsch hatte. Und dann zum Vergleich habe ich noch mal Himbeer-Vanille. Mhm. Das ist die in der Mitte. Also wir haben Warschauer, Himbeer-Vanille, Schwarzwälder und Baumkuchentorte. Ist das auch mit rein, also ist auch mit einem Kaffee dabei, wo du direkt konsumieren kannst da drin? Oder ist es eher so? Ich glaube, da ist ein Stehtisch drin, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Es ist aber eigentlich, glaube ich, nicht vorgesehen. Ich glaube, es steht da drauf Konditorei, Bäckerei. Und sie haben auf der linken Seite, also wenn du reinkommst, die große Front sind lauter Torten, also riesige Konditor-Dings, weil ja der Krauziger in erster Linie Konditor ist. Mhm. Und rechts haben sie nochmal so eine kleine Bäckerabteilung, wo du auch Brötchen kaufen kannst und so. Das haben sie wahrscheinlich, weil hier im Kiez halt an der Schönhauser will man halt vielleicht noch Brötchen kaufen. Ja. Aber sonst sehr schön, sehr große Auswahl an Kuchen und die Kuchen halt richtig günstig. Also für das alles, was ich jetzt hier mitgebracht habe, habe ich nur 7,20 Euro bezahlt. Das ist. Also das ist sehr, sehr günstig im Vergleich. Das heißt also, wenn du jetzt kommt gerade der Kuchen. Wenn du das halt durch 4 teilst, ist der Durchschnittspreis von 1,80 Euro. Das ist ja schon sehr günstig. Ja. Der hat also, ich habe jetzt gerade mal die Homepage von dem geöffnet. Das sieht von außen eigentlich relativ, wie soll ich sagen, billig aus. Also sieht jetzt nicht aus von außen wie so ein hochwertiger Konditor. Mhm. Mhm. Er wirbt natürlich, dass er seit 1932 Konditor ist. Mhm. Und auch den Marketingzettel, den du mitgebracht hast, der sieht eher aus wie so ein schlecht gemachter Pizza-Flyer. Mhm. Und dementsprechend, ja, jetzt guck ich mal über die Firma, was schreiben sie dann hier Tolles? Genau, angeboten Backwaren selbst hergestellt. Das muss doch in der zweiten Generation sein. Mhm. In der 32 so ein Konditormeister war, kann der unmöglich noch Konditormeister sein. Naja, auf dem Foto über die Firma sieht er doch sehr, sehr grauhaarig aus. Mhm. Also, ich würde sagen, der ja, ist. Wenn die Eltern das 32 klar gegründet haben, jung waren. Ist der auch nicht mehr jung. Ja, das nö, sieht das aber, aus, ja. Die Firmengeschichte haben sie auch. Ist er in den 40ern irgendwann geboren? Ja, ja. Also. Genau, also das kann nicht der von 32 sein. Nee, der jüngste Sohn hat 1962 das Geschäft übernommen. Ja, der ist dann auch nicht mehr der jüngste. Ja. Der jüngste, genau. Der jüngste Sohn vielleicht so, noch. Seit 1.4.2003 hat Martin Kreuzig in der dritten Generation jetzt das Geschäft übernommen. Aha. Genau. So, was essen wir jetzt gerade? Beschreib doch mal bitte. Ja, das ist Baumkuchen. Der Baumkuchen. Eine Baumkuchentorte. Ja. Obendrauf sind halt Baumkuchenstücke. Ja, das sehe ich. Irgendwo ist da Alkohol drin. Mhm. Kann nicht genau definieren, was. Schmeckt so ein bisschen das nach aber Alkohol. Obstler. Ein bisschen fruchtig, aber innen drin sind auch nochmal Aprikosenstücke. Mhm. Unten drunter ist, glaube ich, wieder so ein Mürbeboden und dann nee. Kein Mürbeboden. Nö. Nee. Das ist ein Biskuit, oder? Achso, dann ist es nur Biskuit. Ich dachte, da wäre noch ein Boden drunter. Ja, dann sind es nur Biskuit, Biskuitschichten und dazwischen eben Sahne mit Aprikose. Mhm. Und das Ganze noch getränkt mit Alkohol, mhm. möglicherweise Obstler. Ja. Oder vielleicht auch so Marillenzeugs, mhm. würde zur Aprikose passen. Und obendrauf dann den Baumkuchen. Ja, also sehr lecker, finde ich. Also das Stück ist riesig und das ist total mächtig, muss ich sagen. Mhm. Die Sahne ist richtig. Ach, hinten ist noch Schokolade. Mhm. Die Rückwand ist noch Schokolade. Also. Na, Schokostreusel so. Oder Schokostreusel, ja. Ja. Aber ich finde, der Baumkuchen geht da ein bisschen unter, fast, ja, weil mach, ja. die ganze geht unter. Ja. Creme und so. Ja. Ja. Mächtig. Mächtig. Mehr, sehr, sehr mächtig. Sehr, sehr mächtig. Wir müssen ja jetzt auch noch, es geht ja weiter mit mächtig. Wir haben hier noch Schwarzwälder Kirsch. Und er hat es ja in sich. Schwarzwälder ja. Kirsch ist ja immer dann gut, wenn er viel Alkohol enthält. Genau. Komm mal näher, bitte. Also das heißt nicht Schwarzwälder Kirsch wegen der Kirschen, die natürlich auch drin sind, ja. sondern wegen des Kirschwassers. Genau. Kirschwasser heißt nämlich auf Schwarzwälderisch Kirsch, einfach nur. Ups. Okay. Martin. Also eine klassische, das ist also wirklich auch optisch sehr wahrzunehmen. Ja, ja, hinten die klassische, mit dem Sahnehäubchen drauf noch mit Kirsche. Ja. Also Schwarzwälder Kirschtorte. Die hat übrigens letztes Jahr ihr 100-Jähriges gefeiert. Aha. 100 Jahre mit Schuss. Ja. Genau, 100 Jahre mit Schuss. Ich habe auch dazu mal einen netten Artikel verlinkt, der vom Oktober ist. Ja, ist der Exportschlager auch bekannt in der ganzen Welt? Ja, in der ganzen Welt, ja. Also das ist wirklich ein, eine Sache, die man halt wirklich auch international kennt. In Frankreich auch sehr beliebt, mhm. unter dem Namen La Forêt Noire. Okay. Und kriegt man auch überall in Frankreich. Ja, also wer es nicht kennt, besteht aus einem Biskuitboden, also der in Schokolade und Kirschwasser gedrängt ist. Dann traditionell Sahne dazwischen, dann Kirschstückchen drin, dann wieder Biskuit, Sahne. Und obendrauf kommt dann auch Sahne mit Schokostreuseln. Und hinten drauf kommt dann ein Sahnehäubchen nochmal mit einer Kirsche drin, und zwar einer, das ist keine Cocktailkirsche, sondern ein, doch, Cocktailkirsche, gell, ist das? Ich denke, die so künstlich ausschauen. Genau, das ist so eine Cocktailkirsche obendrauf. Das kippt gleich oben. Und ist etwas instabil. Der Klassiker. Ja. Also ich finde, der Teig schmeckt jetzt aber, Kuchen. Der Teig schmeckt jetzt aber nicht sehr nach Alkohol. Ich habe den Eindruck, da ist mehr in dem Kirschen. Also ich habe gerade den Teig probiert, ich finde ihn sehr alkoholisch. Ja. Ich finde ihn auch sehr alkoholisch. Ja. Ja, also du kannst, ich habe das selber mal erlebt, ich habe ja einige Zeit, ich habe ja ein halbes ja, ein Semester in Freiburg eine Professur vertreten. Und da haben wir gedacht, wenn wir schon im Schwarzwald sind, erstmal der Schwarzwälder Kirsch. Und da war ich auch irgendwo im Schwarzwald unterwegs, wo die Schwarzwälder Kirsch besonders empfohlen wurde, am Glottertal oder und so. Und da habe ich dann natürlich Schwarzwälder Kirsch auch gegessen. Und die war so heftig, dass ich nach dem Stück Schwarzwälder Kirsch richtig leicht einen Tee hatte. Also ich entsinne mich, als du die von Rabin mal hattest zu mir Geburtstag, da war auch so viel Alkohol drin. Ja, also es ist, also essen. Das ist dann manchmal ein bisschen viel. Das heißt also für Leute, die keinen Alkohol trinken, ist ein Schwarzwälder Kirsch keine Option. Also ich muss sagen, der Biskuitboden sehr in Kirschwasser gedrängt, aber die Kirschen nochmal extremer. Also da merkt man es nochmal richtig. Ja. Vielleicht, weil ich die Kirschen zuerst hatte, ist mir das nicht so aufgefallen. Ja. Ja, das stimmt. Aber auch gut, finde ich. Also jetzt auch nicht zu süß und so. Der Teig ist fluffig, also da kann man nichts sagen. Wie gesagt, der versteht sein Handwerk. Mhm. Auch in der dritten Generation. In der dritten Generation. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Mhm. Ja, dann weiter. Bin zwar langsam satt, aber... Das sind noch 6 Stücken, wa? Und du fragtest am Anfang, ob wir den Kuchen nicht aufessen wollen. 1, 2, 3, 4. Ja, es sind jetzt noch ich habe nur 2 und 2 Armin und dann nochmal... Gott sei Dank, wa? 2 von Albrecht. So. Weil bei Albrecht können wir uns ja auf die Makronen beschränken. Mach ich mit Wasser? Ja, ich hab da auch noch. Ich nehme lieber das Sanfte. So, 1. Ein guter Kompromiss. So, jetzt kommen wir zu der... Jetzt kommen wir zu der Himbeer. Also Himbeer-Vanille. Also du hast auch optisch einen ganz schönen Himbeer-Vanille-Querschnitt. Da sind jetzt keine, im Gegensatz zu der anderen Himbeer-Vanille, sind da jetzt keine echten Himbeeren drauf, sondern glaube ich so Himbeer-Gelee oder sowas. Ach doch, sind ja echte Himbeeren drin. Also, was soll ich denn? Also unten ist ein Biskuitstreifen, der sieht zwar ein bisschen dunkler aus von unten, aber das ist Biskuit. Dann sind da so Einschüsse, so Creme-Einschüsse. Mhm. Ja, das ist Creme. Oder Pudding vielleicht sogar. Nee, ist Creme. Creme. Und da auch noch ein bisschen Buttercreme, eindeutige Buttercreme. Buttercreme. Ja. Und Himbeeren. Also Himbeereinschlüsse, also Himbeerkompott und obendrauf ist auch nochmal Creme und da ist dann so eine Glasur. Das ist Marzipan. Marzipan ist das? Das Rotes. Mhm. Marzipan schmeckt aber auch ein bisschen schon nach Himbeer. Naja, das mit Himbeeren. Ja, da ist ein Himbeer mit drin. Irgendwie. Ja, das ist Marzipan-Himbeer. Aber schon von der Struktur her. Muss es Marzipan sein, weil das hält das Ganze ziemlich gut zusammen. Ja. Es zieht sich auch so ein bisschen. Das Marzipan. Aber dieses Himbeerkompott hat auch einen sehr intensiven Geschmack. Ja. Und es ist, glaube ich, alkoholfreier. Nee, wirklich auch sehr, sehr gut. Die ist lecker. Lecker. Lecker. Also ich bin ja sonst nicht so für so schwere Buttercremetorten, aber das ist ja wenig. Mhm. Und ja nur so eine dünne, zwei dünne Schichten, die ja dann noch unterbrochen sind von dieser Himbeermasse. Also von daher ist es gar nicht so schwer. Mhm. Wir müssen neue Küchenrolle besorgen. Ja, dann bleibt noch die letzte von Krautzig. Das ist jetzt die Warschauer Torte und da Warschau mehr so in den Kompetenzbereich von Hackbeat fällt, muss Hackbeat dann jetzt auch mal erklären, was eine Warschauer Torte ist. Das ist eine gute Frage. Ich habe ja auch nach, also ich kannte sie gar nicht. Mhm. Guck mal gleich so. Hatte aber eine sehr, sehr witzige beim Konsultieren der Suchmaschine des meines gewissen geringsten Missvertrauens einen sehr, sehr witzigen Rezeptur dazu gefunden. Aber es gibt keine Wikipedia-Seite dazu. Und da gibt es halt die Warschauer Torte. Wuzetka oder Wuzet wird hier genannt. Die sieht von auf dem Foto aus, also etwas anders aus als die, was wir haben. Auf dem Foto der Website, die ich gefunden habe, sieht die aus wie so ein Maulwurfkuchen, nennt sich das, glaube ich, gell? Mhm. Ja. Mit so einer, mit so Schokostreuseln drauf. Und was wir haben, ist Multicolor. Das heißt, der Boden, ich sehe es gar nicht, weil das Stück bei mir so ein bisschen. Wie ist denn der Boden bei der? Nee, das ist der Boden. Also auch ist Biskuit. Nur, genau. Schokobiskuit, dann kommt wohl eine Schicht scheinbar, das ist, glaube ich, Buttercreme, aber Schokobuttercreme. Mhm. Ja. Dann kommt eine Schicht, die sieht eigentlich aus wie so ein Baumkuchen. Ja, das ist Baumkuchen. Ist Baumkuchen. Dann kommt nochmal eine Buttercreme-Schicht hell. Dann kommt einmal Biskuit hell. Dann kommt wieder Buttercreme-Schoko und dann Biskuit dunkel. Und obendrauf ist das Ganze mit so einer Schokoladenglasur. Aber erst ist nochmal so eine kleine Schicht. Stimmt, ja, nochmal eine kleine Schicht Buttercreme. Also Schoko-Buttercreme. Und das schmeckt. Schwarz. Ja, ja, sehr, sehr süß. Ja, ja, ist total genial. Mhm. Ja. Ja, also ich kannte die nicht. Und. Also die Webseite ist da sehr lustig, die ich da. Aha, hast du ja verlinkt. Habe ich verlinkt, habe ja. Also wer das nachbacken möchte, der hat dann viel Spaß. Ja, die Warschauer Rosetka, ja. Aber das ist schon die. Also eine gewisse Ähnlichkeit ist zu erkennen. Ja. Ja. Doch. Aber ist mir zu süß. Ja. Mhm. Also ist brutal sehr süß. Brutal süß, finde ich auch. Also von daher ist es jetzt nicht so mein Ding. Aber gut, hat er halt auch im Angebot. Mhm. Ist halt vielfältig. Und wer süße Torten möchte, kommt demnach auf seine Kosten. Richtig. Ja. Die Warschauer Torte Wusetka. Mhm. Ja. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch jetzt den Rabbin. Genau. Vielleicht, da war ja Katja, vielleicht kannst du was zu. Kannst du was zu Rabbin sagen? Genau. Genau. Ja, Rabbin, die sind in Steglitz und das ist die ehemalige Potsdamer Hofbäckerei. Die gibt es seit 1878 und nach dem Zweiten Weltkrieg nach West-Berlin umgezogen. Und ich habe da Schwarzwälder Kirsch und Schwedenschalotte mitgebracht. Schwedenschalotte ist auch mit Baumkuchenspitzen. Ich mag den total gerne. Wie ist das Publikum? Wie schreibt man den Laden? Auch eher so ein bisschen altmodisch. Steglitz, eher so gediegen. Mhm. Mhm. Also am Wochenende ist da High Life, da stehen die auch bis draußen Schlange. Mhm. Ich weiß jetzt nicht im neuen Laden, wie sich das da verteilt. Ich war jetzt lange nicht mehr da, habe ich festgestellt. Die haben nämlich umgebaut. Früher hat sich das immer einmal durch den ganzen Laden geschlängelt. Jetzt geht es nicht mehr, weil die inzwischen auch einen Ausschank haben, den hatten sie vorher nicht. Also vor Ort Kaffeekuchen. Also mit angeschlossenem Kaffee. So. Genau. Das hatten die früher nicht. Und heute ich war mittags da waren eher ältere Leute da. Mhm. Ich habe den Altersdurchschnitt deutlich runtergezogen. Mhm. Okay. Ja. Jo. Ja. Aber der derzeitige Chef, Johannes Rabbin, ist relativ jung. Das ist nämlich der Sohn vom Vorgänger, der mich noch beliefert hat. Den kennst du, ne? Und den kenne ich auch, weil der Vater ist ein bekannter Amateurfotograf auch in Berlin. Und, du schaffst nicht mehr. Der ist aber jetzt vor einigen Jahren in Rente gegangen, also noch nicht so lange her. Und der Sohn, Johannes, hat es übernommen. Der muss auch relativ jung sein. Der kann vielleicht ist vielleicht noch gerade so Anfang 30 oder so, oder vielleicht sogar noch jünger. Und wir haben auch, das ist ein relativ großer Betrieb, also 28 Mitarbeiter steht im Internet. Danke. Und liefern auch überall hin. Also man kann eben. Hast du jetzt Baumkuchen? Du kriegst Baumkuchen noch. Und es ist auch auch dort gehört Baumkuchen zur Spezialität. Okay. Katja kann ja gleich nochmal erklären, was Baumkuchen ist. Oder wer auch immer. Katja hat, glaube ich, zwei speziell, also einmal natürlich die Schwarzwälder als Referenz und dann tatsächlich was mit Baumkuchen. Na, Schwedenschalotte. Schwedenschalotte, genau. Das ist auch eine, glaube ich, eine wichtigste Spezialität da, ne? Von Rabini, Schweden-Charlotte. Also die haben auch einen schönen Flyer, was du mitgebracht hast. Schweden-Charlotte, genau. Ist eine, gehört zu den Cremetorten. Mhm. Da steht drauf Charlotte, also Schweden-Charlotte, Baumkuchen, Zacken und Schwedenpunsch. Mhm. Also ich mag die Creme, ich finde die sehr, sehr lecker, die Creme. Mhm. Und mit der Zuckergussglasur oben. Auch leicht alkoholisch. Mhm. Ja, Schwedenpunsch. Ja. Wie ist denn die aufgebaut? Erzähl mal. Die hat unten einen. Ist das Mürbeteig? Ja, ist Mürbe. Müsste was, ist was Besseres. Ja. Dann kommt Buttercreme. Dann kommt Biskuit. Dann kommt wieder Mürbeteig. Ja? Bei dir ist es am besten zu sehen, genau. Ja. Und dann kommt da oben drauf so ein Schweden-Kompott. Da ist ein bisschen Marzipan. Okay. Ich würde sagen, das ist Marzipan. Und dann diese Zuckerglasur. Und dann was ist hier dazwischen? Ist das Marzipan? Ja. Ja, ist Marzipan. Und die Baumkuchenspitzen sind halt nur außen. Okay, sind also oben drauf gesetzt. Das, das ist dann so treppenartig. So, ach so, ja, dadurch hat er diese treppenartige Form. Deswegen, du hast was von hinten und was von vorne. Okay. Vorne ist halt die Creme mehr und hinten. Und was ist der Rücken des Kuchens? Der Rücken des Kuchens sind die Baumkuchenspitzen. Also das ist ja der Rücken quasi. Ah ja, okay. Wo die Baumkuchenspitzen sind. Mhm. Mhm. Auch alkoholisch, gell? Ja. Ja, ja. Also. Mh. Aber nicht so extrem. Oh, ich finde es mit der Zuckerglasur macht es gerade extrem. Ja, sehr, sehr süß. Sehr süß durch die Zuckerglasur. Mhm. Ich glaube, das liegt daran, dass wir so viel süße Kuchen schon hatten. Das wird immer süßer alles. Ja, der, also der ist süß, aber eigentlich nicht so extrem. Oh, ich finde ihn doch sehr süß. Ja, ja, die Glasur ist sehr süß. Ja, das ist definitiv. Oh, das ist mir auch zu viel. Ja. Nee. Also auf der Webseite sieht man eben auch den Seniorchef Klaus Rabin beim Herstellen von Baumkuchen. Und vielleicht erklärt er doch mal einer von euch, wie das so machen. Was ein Mundfall. Baumkuchen ist. Ich muss gerade meine Nase schneuzen. Okay. Ja, Katja. Ja, das Kuchenessen ist natürlich schwierig. Genau. Ich weiß das ja auch nicht genau. Ich weiß nur, dass es so eine große Walzen gibt, wo die sich vor dem Ofen irgendwie drehen. Vor dem Feuer, ich glaube, früher wurde das sogar über Feuer, offenem Feuer gemacht, ne? Genau. Wo dann der Teig immer rüber geschichtet wird. Genau. Naja, es wird halt gedreht. Gedreht, es backt sozusagen und dann kommt wieder eine neue Schicht drüber. Genau. Wird also eine Schicht über die nächste gebacken, sodass es tatsächlich. Deswegen hat man diese Baumringe. So Jahresringe. Genau, also drin. Sind doch keine Jahresringe, sondern Backvorgangsringe. Genau. Und das ist halt die Art, wie das gemacht wird. Da ist natürlich der Konditor gefragt, weil eben eine Schicht auf die andere kommt. Genau. Das ist auch nicht so ganz leicht und das gilt so als eine Spezialität, die so manche Konditoreien haben. Und zumal das ja auch dicker und wie sage ich das? Kriegt das eine Struktur. Also es ist nicht umsonst der König der Kuchen, wird er genannt. Mhm. Wie ich schon vorhin sagte, ist auch das Symbol der Konditor. Der Dünner, Dicker. Der Konditorenzunft. Genau, Zunft, genau. Ja. Was witzig ist, ich habe jetzt auch nur gelesen, wie die Herstellung ist. Man darf, also es ist kein Backpulver erlaubt bei diesem Kuchen. Mhm. Genau, und das dann wird es aufgehen. Genau, sonst wird es aufgehen, genau. Und dementsprechend probiert man natürlich die Schichten relativ dicht zu halten. Und dadurch kommt da auch diese keksige Form oder dieser keksige Geschmack normalerweise. Mhm. Und jetzt durch die Einbindung der Baumkuchenspitzen in diesen Kuchen wird der Baumkuchen eher so soft, also der zieht so ein bisschen durch und dementsprechend ist er nicht ganz so keksig dann vom Geschmack her. Mhm. Weil wenn du, glaube ich, normalerweise Baumkuchen kaufst, dann hast du fest aber, genau. Aber auch nicht so keksig krümelig. Das ist er auch nicht. Nee, krümelig jetzt nicht, aber ich glaube auch da. Weil der auch nicht lang da gebacken wird. Also die einzelnen Schichten. Ich glaube auch, weil Baumkuchen muss, glaube ich, auch ein bisschen ziehen und dadurch, wenn er ein bisschen Feuchtigkeit bindet, ist er halt nicht so krümelig. Ich hatte mal das Vergnügen, mal direkt frischen Baumkuchen von der Rolle runtergeschnitten zu bekommen im Harz. Harzer Baumkuchen. Und der war so richtig keksig. Also hat sich so ein bisschen angeschmeckt, also hat ein bisschen geschmeckt, so wie so kalte Schnauze. Kalte Schnauze, ja. Genau. So war mein erster Gedanke. Kannst du schon erklären, was kalte Schnauze ist? Kalter Hund? Kalter Hund. Kalter Hund. Genau. Heißt das kalter Hund? Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene. Ich glaube, es heißt kalter Hund. Kalter Hund. Ja, kalter Hund ist im Prinzip ja so ein Schichtkuchen, der im Prinzip aus Keksen und Butterkekse und Schoko und Schoko und Fettmasse. Genau, Schokokonfitüre oder Fettmasse halt besteht und damit ist halt so geschichtet. Und das heißt auch kalte Schnauze. Okay. Echt? Fett pur, man ist nach kalter Hund. Winzigen Stück satt. Genau. Kalter Hund, Lucullus, kalte Pracht, Kekstorte, kalte Torte, kalte Schnauze, schwarzer Peter, schwarzer Hund, kalter Igel, Keksmauer, Wandsbeker Speck oder Kellerkuchen. Okay, also ich kenne es halt als kalte Schnauze. Mhm. Meiner Oma hieß es kalter Hund. Ich kenne es auch unter kalter Hund, wahrscheinlich gibt es da, ist das regional Unterschied. Mhm. Ja. Und es wurde mir gesagt, damals der einfachste Kuchen für Leute, die nicht backen können. Mhm. Mhm. Weil du im Prinzip ja nur die Fettmasse und die Schokolade erwärmen musst und ansonsten schichtest du das Ganze und lässt es dann im Prinzip nur kalt werden und gut ist. Mhm. Ja. Ein ganz witziger Satz war für dich in Italien, ist eine ähnliche Speise mit dem Namen Salame de Cioccolato, Schokosalami oder Salame Turco, Türkensalami bekannt. Mhm. Ja, Salame Turco, ja. Da haben wir die Schokolade. Ja, ja, ne? Hast du verlinkt? Noch nicht, aber es wird sofort passieren. Ja. Na, kalter Hund ist ja die Bezeichnung, in der es dann auch in der Wikipedia steht. Das scheint dann wahrscheinlich die verbreitetste Bezeichnung zu sein. Und die anderen sind dann vielleicht regional verschieden. Hedgehog Slice auf Englisch. Ah ja, wieder interessant. Also das ist doch... Also wir hätten jetzt die Schwedenschale, da muss ich noch verlinken, Charlotte. Preislich ist die, ich habe ja gerade die Preisliste vor mir liegen, ist das, ich glaube einmal zurück. Schweden-Charlotte 2,65. Ja, das geht eigentlich. Also wie gesagt, auch das ist meine gewesen? Ich glaube ja. Also, weil es auch vielleicht nicht so touristisch ist. Also ich meine, wer kommt schon in die Klingsorstraße? So ähnlich wie die Bartlingallee. Da kommen die Leute nicht so hin. Na doch, der Bartlingallee ist auch, das war auch teuer, auch 3 €. Aber eben auch hier, auf der Schönhauser, naja, weiß da ich nicht. Da hast du eigentlich gerade, da dachte ich da gerade. Da müsste es eigentlich am teuersten sein, ja. Naja gut, hier die Patisserie, zu der wir gleich kommen, die ist wirklich teuer. Mhm. Ja, aber das ist dann wieder hip, während ich glaube, die Schönhauser, die sind da vielleicht schon zu lange und das Geschäft ist halt so ein bisschen, wie ich schon sage, sieht das ist außen nicht aus. Hip. Nee, das deshalb ist es so günstig. Mhm. Ja. Auch das Publikum dort, das waren alles alte Berliner. Okay. Hinter mir war so ein alter Mann, der mich gleich angesprochen hat und zu mir sagte, wörtlich, hast du heute Geburtstag? Weil ich gleich 4 Stücke wollte. Ja. Und das, also, dieses konfrontative Ansprechen und dann eben auch gleich hier im Dudes-Stil, das ist Berlin. Also, das ist eben nicht, das sind nicht die Hippen. Ich glaube, die Hippen gehen hier gegenüber in das in dieses Café mit den vielen Pflanzen, ja, dessen Name mir jetzt entfallen ist, oder weiß ich nicht, gehen zu Yellow Burger oder so, aber die gehen halt nicht zu Krautzig, glaube ich. Der Laden ist nicht so. Mhm. Oder die gehen halt zur Patisserie Albrecht. Da waren die Hippen ja unter sich irgendwie. Okay. Kommen wir gleich drauf. Die sind auch preislich eine ganz andere Kategorie. Und also hier bei der Schwarzwälder fällt mir auf, viel mehr Sahne. Sahne. Unten im Mürbeteig. Mhm. Dann die Schokoladen. Also diese Schokoladenteigschicht. Mhm. Und ja, viel, viel mehr Sahne. Und der Teig ist auch getränkt in Alkohol. Und vor allem die Sahne. Die Sahne ist in Alkohol getränkt, mein lieber Schieber. Ich habe jetzt nur die Sahne gegessen. Ja, der Teig, die unterste Teigschicht. Die muss ich mal probieren. Argo alles. Boah, okay. Das ist alles. Ne? Die Sahne ist nur zufällig. Das ist so, wie ich das in Erinnerung habe. Boah, der ist aber echt alkoholisch, mein lieber Schieber. Der ist alkoholisch. Na, die alten Damen da in Steglitz. Die geben sich damit so richtig den... Die Kante meinst du, ja? Die Kante, ja. Ach, und der Schwarze, der okay ist. Mhm. Ich sehe es vor meinem geistigen Auge. Genau. Gabi, hast du heute getrunken? Nee, nur 2 Stücke Kuchen gegessen. Darfst nicht mehr Auto fahren. Nee. Also nach dem darfst du nach dem ganzen fahren. Stück sicherlich nicht. Boah. Er hat es echt in sich. Der ist so, wie ich mich dran erinnere, ja, ja. wie der bei deinem Geburtstag war. Nee. Nö. Aber lecker. Aber lecker. Ich finde den lecker. Ja. It's viel ja, Alkohol. Jetzt, wir wollten ja vergleichen. Ja. Wie sagst du im Verhältnis zu Krautzig? Ich würde sagen, also mir hat persönlich, glaube ich, der Krautzig besser geschmeckt. Ich fand den schöner von der Schichtung. Mhm. Ich fand auch, hier siehst du auch der Kirschenanteil, das sind eher so zerquetschte Kirschen, die in so einem weniger. Ich hatte ganze Kirschen, aber es ist trotzdem weniger Kirschen. Weniger Kirschen. Mhm. Diese Kirschen sind auch beim Krautzig optisch schöner. Ja. Ja. Und auch, ich finde auch die Biskuitschicht ist auch da etwas schöner. Also ich würde, glaube ich, zu Krautzig eher tendieren. Mhm. Ja, würde ich auch. Obwohl der fluffiger ist so zum Essen. Also der ist vom Krautzig, der war so schwerer von der. Gut, aber ich glaube, der ist fluffiger durch den größeren Sahneanteil. Ja, sicher. Mhm. Ja, er hat mehr Sahne, ganz klar. Nee, aber ich würde auch sagen, der Krautzig kommt nicht schlecht weg in der ganzen Sache. Wobei Rabin natürlich schon ein toller Konditor ist. Definitiv, muss man sagen. Ich finde auch die Verpackung mit diesem kleinen Kästchen und so, das erhöht die Wertigkeit. Mhm. Und die Schweden-Charlotte durch diese Stufen. Meinst du, wie das Kästchen aussieht, wenn du da irgendwie durch diese Stufen, ja, genau. Meerkuchen kaufst? Durch diese Stufen, das ist auch sehr, sehr schön. Die sieht schön. Und wie gesagt, liefert auch nach Hause. Also ich hatte da ja mal für meinen Geburtstag, als sie noch bei mir zu Hause gefeiert habe, das kann ich jetzt nicht mehr, weil ich, wenn man es zu Hause macht, kann man ja höchstens 15 Leute einladen, dann ist die Wohnung voll. Und ich lade jetzt immer ein bisschen mehr ein. Und da hatte ich mir eben von Rabin den Kuchen bringen lassen. Das war damals noch, ach, das ist schon lange her, ich glaube, das war noch zu D-Mark-Zeiten, kann das sein? Dass der Kuchen da 20 Mark gekostet hat? Das kommt mir so billig vor. Aber gut, das war vielleicht so. Die Preise sind halt entsprechend nicht. Nee, das glaube ich nicht. Dann war es doch schon zu Euro-Zeiten. Dann war es 20 Euro. Das glaube ich auch nicht. Nee? Wenn man jetzt so schaut, dass die Torten zwischen Mitte 30 bis Anfang 40 Euro sowas in dem Dreh kosten. Naja, gut. Wir haben ja die Liste da. Ich weiß es nicht mehr. Nun, damals war ja der alte Rabin, der Klaus Rabin, noch Chef. Ah, vielleicht hast du einen Sonderpreis und gekriegt. Und ich kannte den ja übers Fotografieren. Und von daher könnte es sein, dass er mir da auch einen Extrapreis gemacht hat. Das kann auch sein. Jedenfalls habe ich noch in Erinnerung, dass ich irgendwas mit 20 bezahlt habe pro Kuchen. Und wenn du natürlich mehrere Kuchen kaufst, ist sowieso immer günstiger. Mhm. Ist ja klar. Was mich ja total fasziniert ist beim Rabin, ist auch die Homepage. Er bietet sie in Englisch und in Japanisch an. Scheinbar hat er einen. Wir schicken den Bauchkuchen bis nach Japan. Genau, und das sehe ich mich gerade auf der Homepage. Die verschicken auch den Kuchen auch innerhalb Deutschlands bis 2 Kilo oder Baumkuchen bis 1500 Gramm, 6,90 Euro. Und über 2 Kilo ist es 7,90 Euro, finde ich echt preislich auch sehr, sehr attraktiv. Und das ganz witzig ist, bei Auslandssendungen versanden wir nach Gewicht, Versand und Reiseziel. Nach Übersee empfehlen wir Premium, ist gleich Luftpost. Also das heißt, die sind da wohl geschürt oder trainiert auf internationalen Versand. Man sieht da auf der Homepage auch einige Bilder, wo die riesengroße Schachteln mit Aufklebern bekleben, die dann direkt wohl dann zur Post gehen. Also einfach sind die da drauf eingestellt. Mhm. Ja. Ja. Ja. Wohl im Laden da nie irgendwie Touristen oder ähnliches antreffen. Das war jetzt so mein Gedanke noch, weil ich gerade zu diesem Japan sagte, ich dachte, vielleicht haben die auch relativ viele Japaner in dem Laden. Das war so jetzt mein. Nee. Dass da also jetzt war ich da eine Weile nicht mehr, aber früher war ich öfter mal da, wenn ich dann nach der Arbeit am Wochenende angehalten habe, hab immer nur Leute aus der Umgebung. Mhm. Und die liefern auch innerhalb Berlins, auch ganz interessant, weil innerhalb Berlins kannst du teilweise zahlst du mehr als per Luftpost oder per Express. Ja, weil der Chef persönlich vorbeikommt. Ja, das ist natürlich dann nochmal eine andere Servicedienstleistung. Und er macht das ja auch sofort. Also du kannst ja sagen, ich habe dann und dann meine Feier und dann kommt er da zu dem und dem Zeitpunkt und bringt dir das. Also wenn es losgeht praktisch. Und das ist natürlich auch klasse. Das ist ja mit DHL, weißt du ja immer nicht. Ja. Also da hast du eine Party und dann kommt DHL am nächsten Tag. Genau, gibt es ja Nachbar. Unser Lieblingsteeladen hatte ja auch früher mal Rabin-Torten im Angebot. Ja, naja gut, die ja jetzt hat, sind ja auch nicht schlecht. Und es ist ganz interessant, ich gucke gerade auf sein Baumkuchensortiment. Der macht ja diesen Baumkuchen original weiß, dann mit Zartbitterschokolade. Mhm. Dann mit ist natürlich in Präsentationsschachteln, das natürlich auch was hermacht. Und dann Ingwerbaumkuchen, finde ich ja auch sehr interessant. Ja, könnte man sich mal besorgen. Dann Zartbitter, Edelmilchschokolade. Und dann hat natürlich ganz viel Pralinen und Die haben auch so Mürbeteig gebäckt, das ist auch total lecker. So kleine Tütchen. Ja, sie machen so ein bisschen herzhaft. Sie machen eben ja, ganz lecker. Petit Four und eben tatsächlich Pralinen auch. Auch sehr schöne. Also das ist Die haben auch sehr leckeren, so wie englischer Früchtekuchen, sowas. Hatten sie auch wieder geschrieben. Ja, englischer Kuchen. Den ist auch sehr lecker. Und ich mag die Baumkuchenspitzen auch gerne, wenn man die so schön wegschnabulieren kann. Die kann man so als Pralinenersatz nehmen, genau. Ja, zum Wegschnabulieren. Ja, genau. Ja. Stoll. Den habe ich noch nie geholt. Man auch mal. Nächstes Weihnachtsfest kommt bestimmt, dann kriegen wir Stollen von genau. Rabin. Was soll das schlechte Leben nützen? Genau. Ja. Und einen Kaffee haben sie jetzt auch. Das ist ja auch sehr schön. Da könnte man einfach auch mal hingehen und dort was konsumieren, ja. Das ging ja früher nicht und das war natürlich dann immer unpraktisch, wo man dann erstmal wieder nach Hause musste und so. Und jetzt geht das alles in einem. Das war schon eine gute Entscheidung, das zu machen. Scheint auch schön auszusehen, das Café. Ich sehe gerade die Bilder. Das ist sehr hübsch geworden. Das macht wirklich einen guten Eindruck. Es ist recht schlicht, so hell. Freundlich. Neuen Café der Konditorei Rabin. Ist da ein Bild drin? Ja. Achso, stimmt. Das geht dann so genau. Über anders. Die werben mit über 60 verschiedenen Torten täglich, ne? Das ist natürlich auch. Ja, das ist eine Auswahl. Die haben eine Riesenauswahl. Das ist schon klasse. Was die vorne, manchmal haben die dann, sie denkst, oh, jetzt haben sie hier vorne noch so zwei Stücke. Und dann holen sie. Hinten. So dann sind die Torten noch zweimal oder so. Oder dreimal oder öfter. Ja. Ich hatte mal, da war ich auch da und wollte halt, und hat, ich weiß nicht, war ich da mit dir? Also irgendwie war ich mit jemand anders. Wir waren noch nie zusammen. Und dann hatte ich gesagt, ach, eigentlich hätte ich ja Lust auf Apfelkuchen, aber gibt's ja wohl nicht. Und dann meinten, da hörte das die Verkäuferin und sagte, wieso gibt's denn? Natürlich haben wir Apfelkuchen. Und dann holte sie halt den Apfelkuchen. Ich hatte die Schwarzwälder Kirsch auch nicht gesehen. Meine, haben Sie gar keinen Schwarzwälder Kirsch? Doch, hier ist eine ganze, mache ich ein Stück rein. Ja, siehst du, also da gab's dann keine keine abfälligen Bemerkungen. Nein, wurde nicht angemacht. Also, naja. Also, ja. Gut. Also, ich bin schon gut gesättigt, muss ich sagen. Bin auch gut gesättigt, aber wir haben noch diese Schädlichen. Also, dann erzähle ich die Geschichte noch hier. Ich hatte ja auf dieser Werbeseite, da hatten sie so ein Ranking gemacht. Ja. Also, die wollen wir nicht verlinken, weil es echt eine fiese Werbeseite ist. Und da war die beste Berliner Konditorei, auch eine, die hier um die Ecke ist, die Patisserie Albrecht. Und da habe ich gedacht, da muss ich noch hin zur Patisserie Albrecht. Und die waren mal in der Rüegestraße, so stand es auch auf dieser Werbeseite, die Adresse Rüegestraße. Und ich bin da öfter vorbeigekommen, denn wenn ich mich treffe, ich treffe mich ja zum Bloggen für einen Neusprechblog da auch in der Nähe. Und dann muss ich immer durch die Stargarder da durch und an der da vorbei. Und ich habe in Erinnerung, dass da diese Patisserie war, wie auch auf der dieser Werbeseite stand. Hab da also jetzt gar nicht drüber nachgedacht, bin dahin und da war nichts. Und dann habe ich nochmal die Webseite, die hatte ich mir vorher auch schon angeschaut, aber ich hatte da nicht auf die Adresse geachtet, weil man da auch erst klicken musste. Und dann habe ich festgestellt, sie sind in der Pappelallee. Also auch hier ganz um die Ecke. Also ja. Auch ist ja noch näher. Ja, genau. Da musste ich ja praktisch sowieso vorbei, um hierher zu kommen. Naja, bin ich dann noch vorbeigegangen. Jetzt war es aber schon relativ spät. Es war halt irgendwie 20 vor 6. Und eigentlich sollten die bis 19 Uhr aufhaben. Aber als ich da hinkam, räumten die schon zusammen. Und dann gab es halt nur noch zwei Stücke, so kleine Stücke Torte. Einmal Nougat und einmal eine, wie ist die, Banana Split. Ist da drin. Und jeweils gab es nur noch ein Stück und dann sagte sie, das lasse ich Ihnen für 3 Euro. Und ich dachte, beide zusammen. Nee, sie meinte natürlich jedes Stück 3 Euro, was an sich teuer ist. Und das ist kein richtiges Kuchenstück, wir können das ja mal aufmachen, sondern eben nur sowas Kleines. Sieht also erstmal diese Schächtelchen, ist natürlich sehr, sehr. Also sie haben natürlich so ein edles Schächtelchen, was die anderen nicht hatten. Doch, Rabin hat ein edles Schächtelchen. Das ist eigentlich sogar noch hochwertiger. Das ist schöner. Das ist schöner, ja. Ja, Und da siehst du jetzt diese beiden Stücke, die sonst 3,60 kosten, die mir jetzt für 3 gelassen wurden. Wie süß. Und dann habe ich aber noch, um das zu kompensieren, 3 da ist die Himbeere abgefallen. Makrönchen mitgenommen. Also sogenannte Macaron, diese französischen Makrönchen. Das mit der Himbeer, es ist Himbeer-Nougat irgendwie. Oder Himbeer, ich glaube Himbeer-Nougat. Oder ein Himbeermandel, nicht Himbeer-Nougat, ich rede Unsinn. Irgendwas mit Himbeer, jedenfalls. Und das andere ist das Bananasplit, das schwarze. Und wie gesagt, zur Kompensierung habe ich 3 Makrönchen mitgebracht. Und zwar das helle ist Kokos, das mittlere ist Himbeere, was man ja auch an der Farbe gut erkennt, also pink. Und rechts das schwarze ist Schokolade. Das hatte sie mir besonders empfohlen, weil sie sagte, unsere Schokoladen-Macarons sind am sehr empfehlenswert. Hat jetzt ein bisschen gelitten. Ja. Die Homepage ist dann war ja, also der ganze Laden ist halt sehr, sehr klein. Sehr, sehr klein und sehr, sehr hip. Als ich rauskam, standen auch so ein paar typische Vertreter ihrer Art davor und sagten, und hier ist die Patisserie Albrecht. Ja, also ich fühlte mich nicht so wohl. Mir war das alles ein bisschen zu hip auch von der Einrichtung. Gut, die Einrichtung ist natürlich ganz neu, wenn sie jetzt gerade umgezogen sind. Also sie gab dann zum Beispiel auch das ein in ein MacBook Air, nicht MacBook Air, in ein iPad Air. Das war sozusagen die Kasse. Das ist natürlich auch nochmal ein extra Hipster-Faktor. Also, ja. Also die Homepage allein sagt schon wirklich mehr als 1000 Worte, wirklich sehr, sehr gemacht. Lecker. Mit ihrem kleinen Café hat sich Konditormeisterin Stefanie Albrecht einen Traum erfüllt. Hier servieren unsere Mitarbeiter Tartes und Törtchen, Macarons, Gebäck und Kaffeespezialitäten und im Sommer viele leckere Eissorten. Genau, dann haben sie natürlich noch so ein bisschen belegte Baguettes und wechselnde Suppen. Okay. Für den hat gerade nicht der Sinn, nach was Süßem steht. Wir stellen nicht alle unsere Produkte selbst her, aber das, was wir anbieten, wählen wir sorgfältig bei Partnern aus. Aha. Also das heißt, sie machen wohl nicht alles selbst. Rabin macht ab dem Sommer übrigens auch Eis. Ja, man sieht dann. Ist aber hier Nougat. Nougat, ja. Also Himbeer ist nur die Deko. Ja, gut, also irgendwas mit Nougat. Das ist irgendwie so Art. Himbeer, Nougat, Mandel. Nee, Mandel, Nougat, so hieß es jetzt. Mandel, Nougat. Also, ja, vielleicht mal kurz. Fast so wie Baiser irgendwie. Zu besprechen, genau. Also zu beschreiben ist, unten ist ein relativ fester Teig. Es ist kein Nee, ist kein Teig. Das ist so Baiser. Das ist Baiser, stimmt. Baiser. Dann kommt eine Schicht, was ist denn das? Nougat. Nougat? Ja. Und dann kommt eine Schicht. Das Eis. Ich würde sagen, das ist auch wieder Nougat. Nee, Mandelteig oder so. Dann ist alles so Art Mandel-Baiser, würde ich fast alles. Immer gleich. Aber nee, optisch ist unten mehr Eiweiß drin als oben. Ja, aber oben ist bestimmt durchgezogen von dem, so, von dem Dings sein, mehr vielleicht. Weiß ich und nicht. Dann kommt oben Buttercreme. Ja. Und dann ein paar Mandeln drauf. Und 2 wunderschöne, wirklich optisch winzig sehr kleine Himbeeren. Ja, naja, also schmeckt eigentlich ganz gut. Schmeckt total und lecker. Die Frau, das war vielleicht sogar die Chefin, die hat mich sehr freundlich und nett bedient. Also man wurde nicht rumkommandiert. Und dann kam noch von hinten irgendwie der Konditor oder so, der auch sehr nett aussah. Den hätte ich am liebsten gleich auch mitgenommen. Aber das ist mir nicht vergönnt gewesen. Wenn dieses winzig kleine Stück normalerweise über 3 Euro kostet, 3,60, das finde ich ganz schön happig. Also es ist optisch, muss ich sagen, von allem, was man hat, sehr schön. Extrem hübsch. Also das kannst du dir eigentlich als Dekoration irgendwo hinstellen. Das ist wirklich also diesen Nougat-Teil, ich meine, das an dem Banana-Ding ist ja nun nicht Bananas wirklich so viel dran. Optisch. Ja. Na, dann nehmen wir doch das Teig. Banana. Bananateigchen. Oh, das sieht mächtig aus. Also, müssen wir beschreiben. Das sieht aus wie unten. Eine Mini-Torte. Ja, wirklich. Das ist so ein bisschen so eine Mini-Torte. Oh, ich kann schon nicht mehr. Ich habe schon die letzten drei echt übrig gelassen. Ja, ich sehe. Das Leckere hast du übrig gelassen. Ja, das ist, wenn du mir immer so großzügig drauf tust. Ey, ich mache so kleine Dinger. Wenn ich das noch kleiner mache, dann bröselt's. Wir machen nachher noch vielleicht ein Foto und das können wir dann veröffentlichen. Das Foto der Gewichtsbewussten. So. Ja, ich brauche heute nichts mehr zu essen. Ich kann dann. Ich trinke noch einen, Schluck Palatinatus. Und so ein Gin aus der Pfalz. Und, nee, nicht Palatinatus, Palatinus. Das ist Palatinus, Palatinus, ja. Genau. Und dann, ja, dann muss es doch sein. Also, unten ein, was ist das für ein Teig? Ich glaube, das ist ein Bananenteig, oder? Ganz bananisch schmeckt. Bananenteig. Das. Mit Schoko da drin. Wasser. Banane ist nicht meins. Ich hab doch gesagt, das ist Bananensplitter, also da muss ja was mit Banane drin sein. Dadurch diese Banane wird dieser Teig extrem fluffig. Also wirklich, das ist ja. Ich brauche keinen Geschmack. Und dann obendrauf sind dann so Schokobrösel. Also eigentlich so Schoko-Streusel, würde ich sagen. Streusel. Die muss leicht salzig schmecken. Ja, stimmt. Das Salz dran. Stimmt. Das war auch Zucker drauf. Also oben drauf ist dann nochmal so Puderzucker. Aber es schmeckt leicht salzig. Stimmt. Aber interessant auch. Also ich finde es vom Zusammenspiel echt wirklich lecker. Sehr lecker. Das muss man sagen. Also sehr ungewöhnlich. Nicht umsonst wird der Laden so gelobt. Also, ja, also kann man empfehlen. Definitiv, ja. Ja, und dann habe ich halt noch drei Macarons mitgebracht. Ja. Die müsst ihr jetzt auch noch probieren. Welches möchtest du? Ich glaube, die kann man nicht. Kokos. Kokos ist das Gelbe. Das Gelbe. Und du? Mir egal. Ja, mir auch. Ja, dann gib mir eins. Was man es angeht, schon kaputt. Dankeschön. Dann verteilen wir das so, wie wir sitzen. Ich habe, glaube ich, eine Schokolade. Ja, definitiv. Soll ja das Beste sein. Hat sie mir ja sehr ans Herz gelegt. Auch also sehr fluffig. Also ich habe... Ups. Man darf nicht drücken. Darf nicht drücken. So, das? Eine Eilmeldung. Eine Eilmeldung. Was ist denn passiert? Deutschland zieht ins Finale der Handball-NM. Achso, das... Das ist eigentlich nicht wichtig, aber... Schon lecker. Wow. Also man kann sich an diese Macarons gewöhnen. Ist das eigentlich die Außenhülle besteht aus Baiser. Mit Baiser. Baiser, genau. Ja. Und dann ist ganz dünne was Teigmäßiges drin, gell? Ja, guck, ihr habt doch verlinkt. Nee. Hier ich glaube, das ist nur Baiser. Ich hab hier. Das ist, glaube ich, auch wird nur so, sieht nur so aus, Macaron, weil es so durchzieht, auch von der Füllung. Macaron verlinkt. Da könnt ihr schauen, was das ist. Und ich würde mal sagen, vor allen Dingen Baiser spielt da eine große Rolle. Ich glaube, das ist nur Baiser. Baiserböden des Doppelkeks. Ja, ist halt sehr bunt. Das macht es dann auch irgendwie sehr attraktiv, ja. Attraktiv. Und ja, kann man essen. Also finde ich jetzt essbar, ja. Und ist aus Italien im 16. Jahrhundert nach Frankreich gekommen. Und jetzt eine französische Spezialität. Ja. Also Himbeer war sehr lecker. Also auch Schoko super lecker. Und die haben sogar das Rezept der Macarons auf der Homepage verlinkt. Das ist doch gut. Gehen also wohl sehr offen. Pistazien haben sie auch noch. Also da steht gerade 500 Gramm sehr fein gemahlene Mandeln mit 500 Gramm Puderzucker vermischen und 7. 180 Gramm Eiweiß vermischen, 500 Gramm Zucker mit 125 Gramm warmem Wasser aufsetzen. Genau, das Ganze bis zu 118 Grad erhitzen, Küchenthermometer benutzen. Mhm. Genau. Dann steht da, Mix langsam auf 180 Gramm mit einer Prise Salz. Halb steif geschlagen, Eiweiß. Ja, genau. Und dann Eischnittstabil. Okay, das ist richtig Aufwand. Mhm. Aber sehr lecker. Sehr lecker. Ja. Ich glaube, das Rezept tue ich nochmal verlinken. Wenn jemand das nachbauen möchte. Wir werden uns natürlich über Kostproben ja. ans Phonodrom natürlich sehr, ja. sehr freuen. Ja. Ja, ich glaube, wir sind sogar durch mit unseren ganzen ja. Speisen. Ja. Ja, so gerade rechtzeitig, denn jetzt könnte ich echt nichts mehr. Nee. Aber die ganzen Kuchenreste noch da müssen wir mitnehmen. Für die nächsten Tage. Boah, das war echt viel. Das, also am Anfang denkt man auch, ja, ein bisschen Kuchen und so. Aber das ist schon ganz schön mächtig. Definitiv. Und der Maha wollte die ganzen Kuchen aufessen am Anfang. Ne? Und ich wollte sogar noch mehr mitbringen. Denn ich habe ja leider bei Albrecht nur die 2 bekommen. Und ich hätte sonst da auch 4 mitgebracht. Das hätten wir, glaube ich, nicht mehr geschafft. Hätten wir nicht mehr geschafft. Das war gerade richtig, dass wir hier am Ende sind. Also man sieht, es gibt tolle Konditoreien, es gibt sogar noch mehr. Wir könnten sicherlich noch mal eine Folge machen, weil es in Kreuzberg noch mal 2 bis 3 gute Konditoreien gibt, die empfohlen werden. In Charlottenburg gibt es noch eine. Also es ist, wir sind nicht am Ende mit den Konditoreien. Da müssen wir vielleicht noch mal dran arbeiten. Ja, auch gerade so, was mir noch einfällt, wenn du gerade sagst, Kreuzberg, man könnte natürlich auch die ganzen türkischen Süßspeise-Konditoreien mal. Genau. Das ist natürlich auch. Bei Maha um die Ecke. Ja, ja. Pascham, wie heißt der? Pascham, ja. Ja, also das kann man auch nochmal machen. Das ist allerdings auch sehr sättigend, da können wir nicht so viel von essen. Oder müssen uns halt einfach mehr mit Esser einladen. Ja, ja. Und wir können auch nochmal auf diese ganze Schiene, also die Macaron. Das könnte man auch nochmal vertiefen. Ja. Wir könnten auch nochmal tatsächlich die ganze Pralinen-Geschichte, da gibt es ja auch nochmal einschlägige Konfiserien in Berlin. Also auch das können wir nochmal machen. Also aus dem Sektor der Konfiserie ist noch einiges zu holen. Ja, definitiv. Dann habe ich bei der Gelegenheit entdeckt, dass hier ja auch direkt schräg gegenüber, neben Krautzig ein ganz großer Fruchtgummiladen. Ja, genau. Oh. In Steglitz in der Schlossstraße gibt es auch einen. Auch, ja, da könnte man natürlich auch nochmal ein Thema daraus machen. Alleine, was die hier schon in dem Laden haben, ich habe es nur im Vorbeigehen gesehen, reicht wahrscheinlich schon für eine Sendung. Aber wenn man dann noch die verschiedenen, es gibt ja noch andere, Steglitz hast du gerade erwähnt, wenn man das alles auch noch nimmt, dann hätten wir da auch eine riesen Menge Zeugs, was man auch genießen kann. Definitiv, ja. Hast du denn schon eine Idee fürs nächste Mal? Ich will was Herzhaftes nach dem ganzen Süßen. Ja, ich denke auch. Echt wieder was Herzhaftes. Ja, jetzt wieder was Herzhaftes. Ja. Ich habe noch keine richtige Idee. Also ich habe natürlich schon ganz, ganz viele Ideen. Der Punkt ist natürlich, ich würde mal gerne was im Bereich Oliven machen. Sehr gut. Sehr gut. Also es gibt ja hier auch in Berlin diverse Bezugsmöglichkeiten für verschiedene frische Oliven. Ja. Und eingelegte Oliven. Ja, und also du kannst sie unterschiedlich einlegen, du kannst sie unterschiedlich befüllen. Genau. Ich bin ja als Romanist ja sehr, sehr für diese mit Anchovy drin. Anchovy drin, ja. Das ist gut. Und dann gibt es natürlich, das wird ja richtig problematisch, weil du dann unterschiedlichen Salzgehalt auch noch kaufen kannst. Ja, genau. Und da nehme ich ja immer die am wenigsten Salz haben. Es gibt also 3 Stufen. Mhm. Und die mit dem wenigsten Salz sind mir eigentlich am liebsten, denn ich kann, das sind so, ist so Essen, wo ich nicht aufhören kann. Wenn ich dann also da Salz im großen Maßstab zu mir nehme, ist das natürlich total ungesund. Ja, gegebenenfalls machen wir vielleicht noch eine Zwischenfolge, wie du vielleicht dich recht erinnern kannst, im Ausland. Vielleicht machen wir ja vorher noch mal eine Zweitauflage einer Schinkenfolge. Ah ja. Mit einem ganz, ganz, oder Schinken aus einem ganz, ganz besonderen Schwein. Mhm. Das ja. Iberico-Schwein. Genau, genau, das müssten wir eigentlich tun. Ja, das müssten wir eigentlich tun. Vielleicht schaffen wir es nicht live. Im Moment ist ja eh auch das Problem, ich hoffe, dass sich das wieder löst, dass Xenim nicht funktioniert. Man kann keine Folgen eintragen. Und ich hoffe, dass sich das widerlegt. Und ansonsten müssen wir ja auch nicht aus dem Ausland. Wir können ja dann auch aufzeichnen. Ja, genau. Also das müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall unser Podcast-Equipment mitnehmen nach Mallorca. Und mal gucken, was wir dann auch zusammen podcasten können. Es gibt ja auch da ganz, ganz viele tolle Spezialitäten, lokale Spezialitäten, auf die wir eingehen können. Mhm. Da werden wir auf jeden Fall, denke ich, eine Folge machen. Und wenn wir zurück dann wieder hier sind, machen wir auf jeden Fall diese Olivenfolge. Ja. Weil darauf habe ich richtig Lust. Da habe ich auch große Lust drauf. Das ist ein sehr schönes Thema. Sehr schönes Thema. Und ja. Und schade, ich habe ja Kontakt nach Italien, wo man auch Oliven herkriegen kann. Aber der hatte ja so eine schlechte Ernte und so. Das dürfte jetzt schwierig sein. Aber ich könnte auf jeden Fall mal nachhören. Denn das ist vielleicht möglich, dass ich da sogar schon welche, aber ob das fürs nächste Mal, ob das so kurzfristig geht. Das nächste Mal werde ich nicht. Also ich glaube, wir werden nicht 4 Wochen sein, ne? Wir haben eh genug. Genau. Also wir werden auch hier an genug Oliven kommen. Definitiv. Ist ja nur mal beim KDW gucken oder sonst wo. Aber ja, du kümmerst dich. Ich habe ja meinen speziellen Griechenladen, wo ich Oliven kaufe. Dann habe ich ja einen speziellen türkischen Laden, wo ich gerne Oliven kaufe. Mhm. Und dann habe ich noch einen kroatischen Laden, wo ich auch so tolle Oliven Spezialitäten hat. Die werde ich mal abgrasen. Ich habe auch noch einen türkischen Laden, wo ich sowas einkaufen kann. Ja. Und da denke ich, kriegen wir vielleicht eine schöne Folge mit den ganzen verschiedenen Olivensorten und Füllungen bestimmt zusammen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein sehr dankbares Thema. Ja, das ist schön. Da hast du ja jetzt ordentlich den Leuten noch Appetit gemacht. Ich hoffe es. Schinken nochmal und dann Oliven. Ja, sehr schön. Und dann können wir vielleicht die süße Geschichte wieder abdriften. Ja, dann können wir danach wieder Süßes nehmen. Denn da gibt es ja eben auch noch so viel, was man machen kann. Also es ist wirklich erstaunlich. Je mehr man drüber nachdenkt, umso mehr Ideen hat man für die verschiedenen Genussaspekte. Mhm. Und ja, wirklich klasse. Ja, also danke an Katja. Genau, vielen Dank fürs Zukaufen und fürs Assistieren und mitdiskutieren. Und Hackbeat war ja diesmal vor allem als Gaumen dabei. Genau. Denn Katja und ich haben ja hier für die Kuchen gesorgt. Aber es war für mich sehr lehrreich, weil ich ja einige Läden noch nicht kannte. Also Mr. Minch kannte ich vom Hörensagen, aber ich war noch nicht drin. Obwohl es ja echt bei dir um die Ecke ist. Bei mir um die Ecke ist, aber es ist wirklich auch war eine Erfahrung wert. Mhm. Sehr berlinerisch, wie ich ja schon sagte. Und aber das soll jetzt keine Negativkritik sein, ne? Also das war okay alles, ne? Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Und ich bin ja nicht weggeschickt worden. Hier auch Albrecht fand ich interessant und ohne den Podcast wäre ich sicherlich nie bei Krautzki reingegangen. Mhm. Das Krautzki sag ich schon. Krautzig. Den einzigen Laden, den ich richtig gut kannte, oder die beiden, die ich kenne, ist Rabin und Buchwald. Mhm. Und das sind halt auch Traditionsläden, die es ja alle schon seit dem 19. Jahrhundert gibt. Und die auch was können, muss man wirklich auch sagen. Mhm. Ja, gut, dann allen vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Danke, tschüss.